Wenn du zu tief in die Fakten starrst, starren sie irgendwann zurück. Du spielst dann 4D-Schach gegen dich selber und merkst nicht, wie sehr dein Blick vom Unwesentlichen getrübt wird. Lasst uns Probleme analysieren, die weit weg in der Ferne liegen und die Hand zur Faust geballt Richtung Berlin schwenken. Hast du diese Woche alle deine Briefe geöffnet? Steht das Pfand und der Müll mal wieder herum? Bring dein Haus in Ordnung, bevor du die Welt kritisierst. Egal, sei's drum. Wir haben uns heute hier versammelt, um uns ums digitale Lagerfeuer zu setzen, der Freiheit zu frönen und uns am flackernden Blaulicht des Bildschirms zu wärmen. Ich taxi in dein Handy. Einmal mit Profis, Alter. Und damit herzlich willkommen bei den Weltraumaffen. Freiheit obsiegt. Guten Abend. Zuckerblöd. Ich habe ein Handy. Ja. Willkommen zur Episode 150. 150, yay. Unbestätigten Meldungen zufolge ist das heute Episode 150, ja. Wenn man die geheime Episode rausrechnet, die nie einer gehört hat, weil sie nie veröffentlicht wurde. Und niemand weiß, was drin vorkam. Du meinst, Giraffen können nicht husten? Ja. Die haben wir immer veröffentlicht. Für einen Tag oder so. Da ging es um Benzylsäureester. Also, und wie es sich halt verteilt, wenn du es ausbringst in der Stadt und an welche zentralen Punkte du das anbringen musst. Also. Ja. Kann ich cooler sagen. Stream, danke. Cool, super. Geiler Stream. Bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt nach letzter Woche auch erstmal alle wieder heile aus dem Wald rausgefunden, habt keinen Schabernack getrieben und es ist die Hände sind abends brav über der Bettdecke geblieben. Also ich nicht. Ja. Los hier, irgendwie langsam geht's hier voran. Okay, Katie Newman hat ein Interview gehabt mit Jordan Peterson, okay? Und dann hat sich rausgestellt, dass die feministischen Fans von Katie Newman 30 Mal mehr Hate und Sexismus an Peterson und seine Supporter geschickt haben, als diese an die Fans von Katie Newman und an Katie Newman selbst, so. Und, oh mein Gott, Alter. Was? Oh, Alter. Ja, weil doch Channel 4 sich einfach umgedreht hat und nach dem Interview meinte, dass sie jetzt belästigt wird und dass man Sicherheitskräfte anrufen muss und dann halt ja Opfer gespielt hat von einer Hasswelle und dann ja, ist es irgendwie noch, so. Haben wir noch nie erlebt, sowas, ne? Hust, hust, ja, Gamergate, hust, hust. Ja, also und es ist halt interessant, dass man sich dann die Mühe macht, zu überprüfen, also soweit man das denn kann, welche Kommentare öffentlich bleiben und sich das anschaut und halt da ein Mismatch von 30 vorhanden ist. Also auf einmal die blöde Casey kommt, 30 Mal der blöde Peterson. Also das ist schon heftig. Also gut, vielleicht nochmal allgemein zu Jordan Peterson. Für Leute, die den vielleicht noch nicht kennen, das ist ja ein Professor aus Kanada und der ist Neuropsychiater, Psychologe. Die beiden bringe ich mal durcheinander. Neuropsychiater? Ich glaube nur. Ja, der ist das Wort heißt Nukular. Der ist ja, doch klinisch. Auf jeden Fall nicht der mit den Leuten redet, nicht der nur Medikamente gibt. So, und der ist ja in die Kontroverse gekommen, weil er beschuldigt wird, dass er irgendwie transphob sei, weil er sich gegen ein Gesetz gewandt hat, was so Pronomina vorschreiben soll. Und er hat ein Interview in England gegeben bei einem Nachrichtensender und hat die Fragestellende hat sich etwas komisch angestellt. Er hat sich sehr geschickt angestellt und hat sie ziemlich auflaufen lassen. Und daraufhin ist halt, die eine Seite hat sich halt gegen die Journalistin gewandt und die andere Seite hat sich gegen Jordan Peterson gewandt. Und ja, darum geht es im Endeffekt. Also man kann das im Endeffekt zusammenfassen, dass sie halt, also Jordan Peterson sagt was, Katie Newman formt daraus eine Anschuldigung, die mit dem, was er gesagt hat, überhaupt gar nichts zu tun hat. Daraufhin sagt er dann, nicht wörtlich, aber im übertragenen Sinne, nein Katie, du bist leider ziemlich dumm, ich erkläre dir das jetzt nochmal. Und so ging das dann, ich ich weiß gar nicht, eine halbe Stunde oder so. Ja, vor allem hat sie ja immer riesen Fässer aufgemacht, wo er dann halt eben auch meinte so, ja, das ist ja ein kompliziertes Thema, da müssen wir erstmal, da hat er halt auch noch angefangen zu versuchen, das zu entschlüsseln. Und bei ihr ging das dann immer wieder los mit, ja, also sie sagen also das, und das ist ja auch dann dieses Meme draus entstanden, was jetzt... Ja, ja, so I had eggs and bacon for breakfast. So you say you would like to kill all vegans. Ja, also die Debatte könnt ihr euch dann woanders anschauen. Wir werden die jetzt nicht durchgehen, aber diese kleine Tatsache ist schon echt interessant. So, das ist halt, ja, Hass ist keine Meinung, aber dann ist okay, wenn wir es machen. So, keine Ahnung. Ja. Und das hier, was ist das? Zoom mal rein. Das hier. So, bei der Bundestagswahl sind ja diesmal repräsentative Umfragen durchgeführt worden. Nicht in allen Wahlkreisen, aber da wurden halt Wahlkreise repräsentativ ausgewählt und da wurden Umfragen gemacht. Das ist in dem Wahlkreis, wo ich war, soll auch eine gewesen sein, nur habe ich davon nichts mitbekommen. Aber ich habe es wahrscheinlich einfach noch nicht mitbekommen. Naja, das kann eigentlich nicht sein. Vor. Also diese repräsentativen, also es gibt repräsentative Wahlbezirke, sogenannte, und da bekommst du halt einen Stimmzettel, aus dem hinterher auch ersichtlich ist, ob du zu einer bestimmten Demografie dazu gehörst. Zum Beispiel, ob du eine Frau bist, ob du ein Mann bist oder so. Das ist doch, glaube ich, dieser eine Landkreis in Nordrhein-Westfalen, oder? So, nee, das sind verschiedene Wahlbezirke, gibt es in jeder Stadt. Also ich hab mal was gehört von so einem Landkreis in Nordrhein-Westfalen und das ist der deutsche Durchschnittslandkreis und irgendwie da werden immer ganz viele Messungen gemacht. Ja, das kann sein, aber genau es gibt halt bei der Bundestagswahl gibt es immer diese Wahlkreise, die gibt's, da gibt es auch mehrere von und in so einer Großstadt gibt es halt auch immer eins, zwei. Ich finde es aber interessant, dass tatsächlich auch die Linke mehr von Männern als von Frauen gewählt wurde. Ja, was ich vor allen Dingen interessant fand, war, es gab ja dieses Narrativ, so nach dem Motto, die AfD-Leute sind alles Nazis und die Männer wählen die AfD. Aber was ja auch alles Nazis ist, ist die CSU. Und da wählen ja wiederum mehr Frauen die CSU, wenn das hier richtig ist. Genauso wie ich auch nicht gedacht hätte, dass mehr Frauen die CDU wählen. Nee, du hattest, glaube ich, bei der letzten Bundestagswahl hättest du, wenn wir nur Frauenwahlrecht haben würden, eine CDU-Mehrheitsregierung gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Also da gab es mal einen Artikel auf Telepolis. Also ja, CDU stimmt, das ist. Kann sein. Das, da ganz, erinnere ich mich auch noch dran, ja. Genau, also SPD hält sich so ziemlich die Waage, ist auch eigentlich spannend. Ja, das, also hier gibt es noch mehrere so Statistiken, aber das ist mir auf jeden Fall gleich ins Auge gestochen. Ich glaube, bei der SPD, das ist ja noch ein ganz, ganz kleiner Fitzel mehr Männer. Und dann hier neue Bundesländer, alte Bundesländer. Kannst du nochmal auf die Wahl, auf die Altersverteilung raufgehen? Das würde mich mal interessieren. Da war doch gerade auch nach Alter aufgeschlüsselt. Wir finden es nicht mehr wieder. Dann gucke ich mir ja, das wieso? Das ist doch hier. Ist das noch Altersgruppen? Altersgruppen sind hier unten. Da war also, noch musst du die Glotzpäppele aufmachen. Ja, es gibt noch welche mit Wahlbeteiligung. Das ist die Veränderung der Stimmabgaben. Ach genau, so. Die meine ich. So, was haben wir denn? Über 70, die CDU sehr weit oben, damit habe ich irgendwie gerechnet. Wo hat denn die AfD ihre stärksten Ergebnisse? In welcher Altersschicht? 35 bis 49 in den beiden, ne, ist relativ stark. Und die Grünen sind ja ganz jung. Die Grünen, ne, ganz jung, die Linke eher so ganz jung, die FDP auch relativ jung. Ja, die FDP ist auch relativ ausgeglichen, wenn man sich das hier so anguckt. Ja, das stimmt. Ja, aber die beiden Volksparteien gehen natürlich hinten raus immer relativ weit hoch. Das wird natürlich interessant mit dem demografischen Wandel. Ja, wenn die alten Leute dann tatsächlich irgendwann mal weniger werden, wie sich das dann so entwickeln wird. Naja. Das wird lustig. Ja, irgendwo gab es ja auch diese der Wahlbeteiligung. Das war wahrscheinlich weiter oben. Ja, genau hier. Das ist halt die Wahlbeteiligung. Unterdurchschnittlich sind halt die röteren Geschichten und überdurchschnittlich die grünen. Entschuldigung, aber wieso ist denn das interessant? So, motivier mich mal. Ich meine, es sieht aus wie so ein Startlevel von Arkanoid gerade. Also ich meine. Ja, da an dem Ding siehst du halt, wer sich irgendwie an der Demokratie beteiligt und wer nicht. Und wen du auch ansprechen musst, wenn du Politik machen willst. Das heißt, alles, was die Leute unter 30 denken, kann ja eigentlich egal sein, solange du deine Zielgruppe ordentlich ansprechen kannst. Ja, aber unter 21 ist halt auch schwer, ne? Weil da hast du ja quasi nur 3 Jahre. Und dann ist ja auch immer der Fall, fällt dann die Wahl zufälligerweise genau in den Bereich, dass du dann quasi vor 21 schon mal wählen kannst. Weil ich hatte jetzt bei der Bundestagswahl einen Bekannten, der ist halt kurz nach der Wahl erst 18 geworden. Ne? Das heißt, das nächste Mal, wenn der wählt, ist er dann halt schon fast 22. Also das wird dann, ist dann immer so ein bisschen schwer. Ja, aber ich finde es auch, dass hier dieser Block 30 bis 39 hier so eine Tendenz zum Röterwerden eher hat. Könnte man jetzt darüber diskutieren, ob das auch ein bisschen daran liegt, dass die junge Gesellschaft auch immer mehr infantilisiert. Ne? Gibt es ja auch eine starke Tendenz zu, dass Menschen erst viel später erwachsen werden mittlerweile. Unter den jetzigen 30- bis 39-Jährigen. Ja, du, das muss ja nicht, also das... Ja gut, wenn das hätte ja auch schon in den 80er-Jahren angefangen. Später, also ich persönlich glaube halt auch, dass Interesse an Politik auch viel damit mit deiner persönlichen Lebenssituation zusammenhängt. Und wenn du halt einfach ein Single in deinem Szene-Kiez bist und den ganzen Tag am Abhotten jede Woche, dann ist Politik für dich vielleicht nicht so interessant, wie wenn du eine Familie gegründet hast, gerade ein Kind kriegst, ein Haus bauen willst. Ne, dann wären auf einmal so politische Sachen relativ interessant für dich und dann gehst du halt auch eher mal zur Wahl. Ja, ich finde, das mit der Politik ist halt wie wenn du deine Briefe öffnest. Wenn eine Rechnung kommt, die viel zu groß ist, hättest du vorher reagieren können. Und wenn du sagst, es passt nicht zu meinem Lebensstil, mich an der Entscheidung zu beteiligen, dann sage ich halt, na, das ist halt irgendwie geistig beschränkt. Also ich finde jetzt nicht, dass unser System wahnsinnig toll ist und ich fühle mich eigentlich von keiner Partei wirklich repräsentiert, aber einfach zu sagen, es passt mir nicht in meinen Kram, das zu machen, ist halt auch irgendwo. Ja, aber Parteien sind ja auch nicht als hundertprozentige Repräsentationsfläche gedacht. Ne? Also dafür hat man ja auch ein Mehrparteiensystem. Dafür ist es ja auch sinnvoll, dass Parteien unterschiedliche Positionen einnehmen. Deswegen ist es ja so kacke, dass die CDU gar keine Position mehr einnimmt, sondern immer nur noch die Fahne nach dem Wind hängt. Ne? Das ist halt auch nicht so wirklich förderlich für demokratische Kultur, aber ich glaube, da schweifen wir dann ein bisschen ab. Ja, und im Endeffekt bestimmen halt die Leute darüber, was in den Parteien vorgeht, die in den Parteien Mitglieder sind. Ne? Also das einzige System, was wirklich funktionieren kann, ist Anarchokommunismus. Okay, was geht's jetzt los? Ach so, okay. Ich dachte Juche. Ja. Ja. Ja. Ja. Interessant. Ja. Wahlbeteiligung. Gut. Muss man wissen. Dieser sogenannte Wahlbeteiligung. Okay. Oh jawohl, Annalena Baerbock. Genau, ich wollte jetzt hier mal die Dame... Gib uns den Cancer. Die Dame abspielen, die jetzt... Was ist die erste Vorsitzende? Oder ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Das sind doch beides erste Vorsitzende. Gehört zum Führungsduo. Ach so. Ja, das muss natürlich auch sein, ja. Ich habe keinen Ton. Ach ja. Einmal mit Profis. Also ich könnte das so aus dem Kopf rezitieren, das war bestimmt sowas wie, ja, alles ganz schlimm und Atomkriege und Umweltverschmutzung und Rassismus und wir machen alles anders. So, da sind wir wieder. Heiderabber, das hat er gerade noch mal so hier, gerade noch mal gut gegangen, weil Zensur ist die Keimzelle des Faschismus und die Schwesig, die hat euch angestarrt und jetzt sind wir wieder hier und damit hallo, was geht so, tut uns leid. Und dann habe ich der Kassiererin gesagt, hören Sie mal zu, gute Frau, Sie kennen mich wohl nicht, ich bin YouTube-Star, ich zahle hier nicht. Also wir sind ja live. Los. Annalena, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist erst der Anfang, steht hier ganz groß hinter mir. Aber was unsere Partei bei aller Zukunftsmusik niemals verlernen sollte, ist, wie bei unserem wirklichen Anfang in den 80er Jahren, die Welt zu beschreiben, wie sie ist, auch wenn es weh tut. Auch heute hier im Jemen, beim Alltagsrassismus oder beim Sterben im Mittelmeer, liebe Freundinnen und Freunde. Weil jede gute Politik. Da habe ich doch vorhin gute Politik damit. Was meinst du? Ich habe nur gesagt, da habe ich es doch vorhin schon mal ganz gut getroffen mit meiner Voraussage, was da so drin vorkommt. Ja, das ist halt, wenn man an die Grünen denkt, dann denkt man an die Welt richtig darstellen, so wie sie ist. Ja, und nur Agency bei den Deutschen sehen, keine Agency bei anderen. Und die Natur muss gerettet werden. Also. Beginnt, dass man Realitäten anerkennt, um sie zu verändern. Und das ist gut so. Denn ich bin überzeugt, dass wenn wir den vermeintlichen Widerspruch zwischen radikal und staatstragend als Chance begreifen und nicht als Schwäche, dann ist das... Der vermeintliche Widerspruch zwischen radikal und staatstragend. Und das von einer Person, die Alltagsrassismus verwendet, mit dem man beschreibt, dass man intersektionell generell dem überwiegenden Anteil der Bevölkerung Rassismus einfach unterstellt, ohne dass man es wirklich beweisen kann. Aber man sagt einfach, das ist überall der Feind, der ist überall, es könnten deine Nachbarn sein. Wenn du zum Supermarkt gehst, die Leute, die dort einkaufen, es können alles deine potenzielle Feinde sein. Aber zum Glück gibt es die Grüne Partei, die dich ins Utopia führt. Weil also, Mir ist auch aufgefallen, weißt du, dieser Begriff von Realitäten, ja, das ist irgendwie so ein Wortwiderspruch quasi, weil du hast halt eine Realität und du hast vielleicht irgendwie eine Blickrichtung darauf, aber die kann auch falsch sein. Aber wir haben alle eine Realität, in der wir leben. So, ja, was heißt aber denk das? Doch mal intersektionell. Denk doch mal. Nein, tue ich nicht, okay? Die kleinste Gruppe ist das Individuum, okay? Nein, das Hassrede. Lust nein, damit. Nein, du musst in Gruppen denken und die ganzen Gruppen haben alle ihre eigene Realität. Aber da macht es doch Sinn, in der größtmöglichen Gruppe zu denken, das ist die Menschheit und Empathie gibt es doch, Evolutionsbiologie und so ein Scheiß. Nee, Empathie gibt es nicht. Okay, gut, ja. Okay. Das ist ein Konstrukt, was von den Grünen erfunden worden ist und von den Nazis. Der Rest der Menschen, die hatten keine Empathie, bis es die Grünen gegeben hat, 1980. Vorher gab es keine Empathie. Oh, Leute, auf geht's weiter. Genau, 1980 gab es die Grünen, wie wir gesehen haben, schrumpfte da die Wahlbeteiligung der 30- bis 39-Jährigen. Ein Zufall wohl kaum. Ist das hier wirklich heute erst der Anfang, liebe Freundinnen und Freunde? Und dafür braucht's Mut, den Leuten zu sagen, wir ringen... Ach übrigens, Freundinnen und Freunde. Da seht ihr mal, wie tief die das schon drin haben. Ne? Also, wer regt sich denn im Ernst darüber auf, dass jemand Freunde gesagt hat und sagt, das muss aber auch Freundinnen heißen? Ja, das ist wichtig, weil das ist Gewalt in der Sprache. Weißt du, wieder so ein strukturelles Problem, weil der Mann die Frau unterdrücken will. In jedem Satz. Sprache unterliegt einer Not zur Interpretation, okay? Du musst Sprache interpretieren und davon ist es halt deine eigene Verantwortung, was du kennst und was du nicht kennst und welche Schlüsse du ziehen willst. Du bist selbst dafür verantwortlich, wenn dich was beleidigt. Also ich habe gerade eine sehr witzige Nachricht gekriegt und das fällt mir jetzt auch so auf. Die Hintergrundgestaltung da, das könnte auch das Dschungelcamp sein und es ist sich vom Niveau gar nicht so weit auseinander. Ja, aber die werden, glaube ich, keine Kakerlaken da fressen. Nee, die müssen dann mit Cem Özdemir und Claudia Roth am Abendbrottisch sitzen. Das ist fast genauso schlimm wie Kakerlaken essen. Und die Claudia Roth kann ganz toll mit Buntstiften malen, habe ich gelernt. Hashtag Gewalt in der Sprache. Ja, das Bild habe ich gesehen. Großartig. Naja, machen wir mal weiter. So wie ihr ringt, weil das Leben eben nicht schwarz-weiß ist. Und wir ringen hier auch heute auf dem Parteitag. Und daher möchte ich mit meiner Kandidatur ein Angebot machen. Und ich sage wirklich, es freut mich, dass Anja genauso dieses Angebot macht. Denn in einer Zeit, wo wir 100 Jahre Frauenwahlrecht wählen, aber im Deutschen Bundestag die Frauen nur noch an ein paar Händen abzuzählen sind, dann müssen wir... Das sind noch ein paar viele Hände, ja, dann die man wählt, sehen kann. Dann wählt euch doch selber. Also es tut mir leid. Männer haben das Wahlrecht bekommen, damit auch in den Krieg ziehen und damit die Moral höher ist bei den Menschen, weil sie mitbestimmen dürfen, bei den männlichen Menschen, dass sie danach sich auch für ihr Vaterland hingeben und sterben. Das war die Idee dahinter, dass es einfacher ist, Truppen zu mobilisieren. Da frage ich mich, wo die Verantwortung der Frau dann liegt, so wenn der Teil bei ihr weggefallen ist. So. Ja, das gab es halt, glaube ich, auch anders. Also bei den Engländern war im Ersten Weltkrieg hatten die Soldaten, glaube ich, kein Wahlrecht. Mhm. Ja, überhaupt war ja das Wahlrecht früher, also es wurde ja nur sehr langsam ausgeweitet, also ja. Du hast einen großen Teil der Bevölkerung auch ausgeschlossen. Wenn du zum Beispiel mal als Alkoholiker irgendwie Ausnüchterungszelle warst, dann konntest du dafür auch dein Wahlrecht verlieren. Also. Ja gut, solche Sachen bei irgendwelchen dauerhaften psychischen Erkrankungen gibt es ja immer noch. Aber es wurde halt größer gefasst, weißt du, ja, so. Also bei uns genau. Heute ist es... Damals war es halt eher so. Generell kann man halt sagen, dass es nicht speziell Frauen exkludiert hat, sondern dass es halt jede Menge Leute exkludiert hat. Und ja, das halt eben. Ja, aber das ist nicht genug, okay? Freiheit ist nicht genug, okay? Du musst Leute zwingen. Du musst da hingehen und sagen, weißt du was, du bist eine Frau, du gehst jetzt in die Politik, du bist da jetzt, okay? Du bist Bundeskanzlerin jetzt, los, mach. Ich finde das so auch vor allen Dingen lustig. Nee. Ich meine, gibt es eigentlich irgendwie ein Gesetz, dass jetzt jeder Parteitag irgendwie in Hannover stattzufinden hat? Sehe ich jetzt gerade. Ja, aber das ist doch meistens relativ häufig da. Ja. Also war die AfD war doch da neulich auch eher. Ja, und die Linke war auch da vor der Bundestagswahl. Das wundert mich halt, aber ich bin nie so aufgefallen. Wo das gerade mit dem Frauenwahlrecht kommt, muss ich gerade an ein legendäres Zwiegespräch zwischen Roger Köppel von der SVP und Ralf Stegner denken, wo Ralf Stegner ihn dann quasi anpimmeln wollte damit. So nach dem Motto, ja, aber wir haben schon ja viel länger das Frauenwahlrecht als ihr. Meinte er auch also so ganz locker in seinem suffisanten Schweizer Tonfall, ja, ich glaube aber, mit der Demokratie, da haben wir schon ein wenig mehr Erfahrung als ihr. Und da hat er auch ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt. Ja. Müssen wir heute hier auch deutlich sagen, als emanzipatorische Kraft, wir wählen hier, und das sage ich ganz klar bei allem Respekt vor Robert, das weißt du, wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Und ja, wir müssen weiter in den Bundestag gucken. In Zeiten, in die FDP und die CSU rechts überholt in der Europapolitik. In Zeiten, wo auch Sarah Wagenknecht die Internationale nur noch national singt, müssen wir Grüne als progressive Kraft der linken Mitte umso deutlicher Beethovens 9. anstimmen, liebe Freundinnen und Freunde. Ach, das ist so großartig. Ja, hier, lass uns mal so ein EU-Haushalt machen, wo wir dann hier quasi einen intereuropäischen Länderfinanzausgleich haben. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finden würde. Oh, da wurde jetzt aber die CSU rechts überholt. So ein Schwachsinn. Außerdem ist es doch irgendwie hier Verbreitung von patriarchalen Systemen, wenn sie doch ein Lied singen, was ein weißer, hetero Mann, Cis-Mann so geschrieben hat, ne? So, das Beethoven soll mal umgedichtet werden zu einer schwarzen Transfrau, dann passt's. Ich finde, ja. das ist so wie mit Amerika nach 9-11. Und jeder, der damals gesagt hat, diese Kriege da, das finde ich nicht gut, der war dann unpatriotisch. Mhm. Und das ist jetzt mit der EU dasselbe, ne? So, solange du nicht halt volles Gas, 100% mitgehst, bei dem Modell EU als Vereinigte Staaten von Europa und das muss alles hegemonisiert werden und vereinheitlicht werden und so, ja, dann bist du kein echter Europäer, dann bist du rechts. Ja, und vor allen Dingen, du darfst. Check du darfst mal deine nicht, braunen Privilegien. Du darfst vor allen Dingen auch nicht darüber diskutieren, sondern du musst das Lied singen. So, ne? Ja. Das ist auch immer, also Lieder singen und Fahnen schwenken, das war bis jetzt immer noch der beste Ersatz für ergebnisoffene Diskussion darüber, was eventuell der beste Weg sein könnte. Aber ist das nicht irgendwie ein Regress, weil das erinnert mich ehrlich gesagt so an irgendwie Kindergarten, so einfach Lieder singen und... Ja, warum, wenn das Lied einen tollen Namen hat, wie unter dem Sternenbanner marschieren wir, dann, weißt du? Ich gehe mit meiner Frauenquote, rabimme, rabamme, rabum. Das ist übrigens das Schlimmste daran ist ja, dass wirklich ein fantastisches Lied wie Freude schöner Götterfunken so politisch dann verschandelt wurde. Also du kannst ja von der EU halten, was du willst und wie man das dann am Ende alles gestalten soll, also da kann man gerne drüber reden. Ich bin auch kein genereller EU-Feind und so, ne? Aber dass man halt so ein bahnbrechendes Lied dann so verschandelt damit, dass du das dann so einer Institution als Hymne dann irgendwie zur Verfügung stellst, das finde ich echt wahnsinnig schade. Ja, gut, aber ich mag das Lied zum Beispiel unglaublich gerne. Kann ja die Institution nichts für. keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ich denke mal, der Grund dahinter war dieses von Brüderlichkeit und so, was ja in diesem Lied auch drankommt, dass man sich das deswegen halt eben ausgesucht hat. Ich glaube, viel, viel entscheidender war so mit Blick auf Polen und wem es nicht gelungen ist, der stehle weinend sich aus diesem Bund. Oder in Bezug auf die Briten. Wir müssen die EU verteidigen, wie sie ist. Wir müssen die EU verteidigen, wie sie ist. Und zugleich dürfen wir die Schwäche der EU nicht ignorieren, sondern wir müssen sie als Ansporn für Veränderung nehmen. Ja, das ist dialektisch. Ja, das ist nicht einfach, aber das ist grüne Europapolitik. Also, ja, das ist zurückgeblieben, aber wir sind zurückgeblieben und stolz drauf. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Dialekt. Zum Beispiel könnte ich mit der EU viel mehr anfangen, wenn man Ökomarxisten verbieten würde, daran teilzuhaben. Also, ja, so. Weißt du was, du musst also nicht, ich pack nicht überall, was ich nicht mag, einfach nur Marxisten hinten dran, aber zum Teil sind es auch Ökomarxisten. Du musst halt einfach Leuten so als Pflichtbedingung musst du einfach sagen, geh alle Interviews mit Friedmann durch, so, geh alle Interviews mit dem Typen durch, damit du alle Fragen da schon beantwortet bekommst und dann komm her und kannst dich beteiligen. Aber das ist so ein Satz, wir müssen die EU verteidigen, wie sie ist. Warum? Warum müssen wir sie nicht verteidigen? Warum können wir nicht mal ans Reißbrett gehen und gucken, ob das überhaupt gerade so das absolute Optimum ist, was wir da rausholen? Generell wären ja die Briten auch nicht draus ausgetreten, wenn die EU, so wie sie jetzt gerade ist, gut ist, würde ich behaupten. Weil wenn die ziemlich gut gewesen wäre, hätte der Brite gesagt, ja, das ist ziemlich klasse, deswegen bleibe ich da drin. Also das ist schon ein inhärent logischer Widerspruch. Außer man erklärt es natürlich, dass der Brite sich immer noch in die EU verliebt hat, aber der böse Putin mit seinen Trollen irgendwie die Briten beeinflusst hat und der Breitbart-Anti-Held irgendwie die Briten verführt hat. Und deswegen das Ergebnis zustande gekommen ist. Vor allem, warum sagt keine Partei, warum sagt keiner, lass uns doch mal eine Debatte darüber führen, wie wollen wir Europa überhaupt haben? Warum ist es jetzt die gute patriotische Bürgerpflicht eines jeden Bürgers eines EU-Mitgliedstaates mit Hurra, dem Konzeptpapier, das irgendwo im Hinterzimmer geschrieben wurde, blind hinterherzulaufen? Wo sind denn die demokratischen Diskussions- und Evaluationsprozesse, indem wir mal uns zusammen hinsetzen und überlegen, wie genau soll das überhaupt aussehen, wo wollen wir am Ende hin, ja, welche Meilensteine wollen wir auf dem Weg mitnehmen und was ist dann das große Utopia, was wir uns bauen wollen. Warum ist es so, dass es scheinbar irgendwelche festen Pläne gibt, über die wird aber nicht gesprochen, aber wehe, du bist dagegen. Guck mal, okay, das Problem ist, wenn du Pläne hast und dir Ziele setzt, dann gibt es ein Risiko, dass du sie erreichen könntest oder wenn nicht erreichbar sind, dass du sie ändern müsstest und das bedeutet Arbeit. Und es ist doch viel leichter, wenn du einfach ein ewiges Ziel hast, was nie erreicht werden kann, was immer aber gesagt werden kann, als es ist voll wichtig und wir machen was, aber nichts kommt bei rum. Ja, also komm, ich denke mal, dieses Ganze, was sie gerade meinte, wir müssen es erhalten und wir müssen es verändern, Das ist so ein bisschen halt eben, ja, wieder mal, wir wollen unseren Kuchen haben und wir wollen ihn auch essen. Ne? Und so nach also dem Motto. Es gibt schon eine große Diskussion über Europa, die findet allerdings im Ausland statt, nicht so sehr hier in Deutschland, aber da kommen wir später, denke ich mal, noch zu. Ja, und zum einen. Ich glaube, wir sollten jetzt auch mal wirklich ein bisschen was vom Video gucken, bevor wir alle 10 Sekunden hier 5 Minuten Diskussion machen. Mögen sie ihre EU natürlich auch wegen irgendwelchen Feminismuskram, den sie da verzapfen können, und Pöstchen haben sie ja auch genug. Ja, und zum anderen gibt es da ja irgendwelche Frauenfeinde auch und so, die muss man ja noch rausmobben. Und beim Klimaschutz, da sieht es anders aus. Da müssen wir nicht mehr ringen. Hier brauchen wir Radikalität. Die Klimakrise ist die größte Bedrohung unseres Planeten, liebe Freundinnen und Freunde. Und da kann die GroKo noch 1000-mal die Klimaziele für unverbindlich erklären. Die Arktis schmilzt sehr verbindlich, liebe Union und liebe SPD. Warte, die Welt geht unter. Also wegen dem CO2, dann sollte man ja komplett alle Auslandshilfe einstellen in der Hoffnung, dass man Teile der Welt aushungern kann, damit weniger Menschen CO2 produzieren, weil die Welt geht ja unter und wir müssen jetzt schnell Maßnahmen verabschieden, um den drohenden Untergang abwehren zu können. Ich mag das einfach nicht, wenn mir Menschen sagen, guck mal, der Himmel fällt hinunter, gib mir jetzt viel Macht, weil wir große Entbehrungen auf uns nehmen müssen, weil wir sonst leiden und sterben. Ich mag sowas nicht. Ich finde, das ist utopisches Geschwätz, was dazu verleitet, irgendwas zu verabschieden, was am Ende gründlich nach hinten losgeht. Ja, der technokratische Atomstaat, den die Grünen in den 80ern prophezeit haben, der ist ja irgendwie dann auch nicht gekommen. Und dann kommt jetzt einfach auf die Bühne so ganz plötzlich so ein Typ mit so Behältern mit Kügelchen drin und fängt da an, Kügelchen in Behälter reinzutun, und dann gibt das zu viele Kügelchen als Behälter und dann schwappt das über, und dann heißt es, diese Kügelchen sollen eigentlich Menschenmengen veranschaulichen. So, das ist eigentlich auch eine ziemlich große Bedrohung, und wenn man hier schon Radikalität irgendwie verwenden kann, dann sollte man doch auch radikal irgendwie damit was anfangen, oder? Mit den Kügelchen meinst du dieses Video des Statistikers, das wir im letzten oder vorletzten Stream auch verlinkt haben? Das hatte ich letzte Woche empfohlen. Ich habe es aber, glaube ich, vergessen. Genau, dieses Video. In den Links von letzter Woche drin. Ah. Ja. Und ich sage auch, ich habe mit denen verhandelt. Ich habe diesen Kohleausstiegsplan für uns in den letzten 4 Jahren mit etlichen anderen in Sachsen, in Brandenburg, in NRW gemeinsam erarbeitet. Und deswegen sage ich euch auch, das Abrücken der GroKo von den Klimazielen, das ist kein Zufall, das ist keine Dummheit, das ist nicht Christian Lindner. Das ist die Handschrift von RWE und LEAG. Die wollen das, um den Kohleausstieg zu verschieben. Die Kohlekommission. Machen wir noch mal kurz Pause. Ich weiß, es tut mir leid, Alter, aber was willst du denn bitte machen? Atomausstieg, Energiewende, und irgendwo muss doch der Strom auch herkommen. Es ist utopisches, dummes Geschwätz, Alter. Vor allen Dingen mal zwei Sachen mit auf den Weg gegeben. Ne? Erstens, es gibt Landstriche in diesem Land, die sind davon abhängig. Nicht energietechnisch, sondern wirtschaftlich. Du kannst das alles platt machen, dann hab aber auch bitte ein bombensicheres Konzept in der Hinterhand, wie du die Leute, die in diesem Industriezweig arbeiten, und damit meine ich nicht die Manager, sondern den einfachen Malocher, wie der am Ende seinen Kühlschrank voll kriegt. Erstens. Zweitens. Dann sorg bitte dafür, wenn du hier die Kohle unbedingt abklemmen willst, ja, in Aachen werden Jodtabletten verteilt, weil hinter der Grenze in Belgien irgend so ein Schrottgesellschaft, Schrottkernkraftwerk steht, ja, und dann wurde abgemacht, pass mal auf, ihr kriegt den Strom von uns, der aus Braunkohle produziert wird, dann könnt ihr euren schrottreifen Kernreaktor abstellen, dann müssen wir hier nicht mehr Pillen an die Bevölkerung verteilen, damit die verstrahlt wird. Wenn die mir dazu ein schlüssiges Konzept vorlegen und sagen, da können die Leute arbeiten, das lässt sich so und so realisieren, und so sorgen wir dafür, dass irgendwelche Kackmeiler an unseren Grenzen nicht mehr laufen müssen. Da können die von mir aus den Kohlestrom gerne abklemmen. Habe ich gar keine Schmerzen mit. Solange die das nicht können, sollten sie vielleicht mal das Maul halten. Ja, Lösung. Der Kohleausstieg kommt erstmal nicht. Deswegen haben wir da so gerungen bei Jamaika. Und deswegen müssen wir jetzt raus auf die Straße. Wir müssen den Kohleausstieg jetzt einleiten, sonst ist es irgendwann zu spät, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, das heißt aber auch, wir dürfen den Diskurs nicht nur mit den Umweltverbänden führen. Wir müssen auch dahin gehen, wo es weh tut. Und auch ich kann mir Schöneres vorstellen, als in einem Raum wie diesen nicht vor euch zu sprechen, sondern von 1000 Kohlelobbyisten und Kohlegewerkschaftlern. Aber das Entscheidende ist, dass wir da stehen. Das Entscheidende ist, dass wir da ausgepfiffen werden, dass wir ausgepfiffen werden. Und dann, wenn wir in Ruhe erläutert haben, wir ringen, wir streiten, am Ende von den 1000, die gepfiffen haben, doch ein paar klatschen. Weil wir überzeugen konnten, dass uns die Arbeitsplätze genauso am Herzen liegen. Weil wir überzeugen konnten, dass wir den sozialverträglichen Plan haben. Und selbst die wir nicht überzeugen konnten, die wissen dann, dass wir ehrlich ringen. Und deswegen müssen wir da stehen, auch wenn uns der Wind ins Gesicht bläst, liebe Freundinnen und Freunde. Die Lobbyisten sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Naja, jetzt hast du will. Ich würde mich aber doch mal dafür interessieren, wenn die da steht vor 1000 Kohlelobbyisten-Leuten, sagt die denn dann, ich biete euch die Lösung für eure Arbeitnehmer und für eure Investoren hier an? Oder sagt ihr dann nur, ihr müsst sofort aufhören? Das sind doch auch nur Geschichten aus dem Paulanergarten, ja? Also es hat jetzt eigentlich nur noch erzählt, dass dann irgendwie noch ihre 5-jährige Tochter auf die Bühne kommt und sagt, oh, aber die Kohle, das ist doch so böse. Und dann haben die alle geweint und das postet sie dann später auf Twitter. Und am Tag drauf ist die Welt... Ja, ihre Tochter hatte dann ein Blatt in der Hand und es war dann verschmutzt. Das macht Kohle mit der Umwelt. Guckt euch das Blatt an. Was? Und dann hat die Tochter gesagt, diese Kohlelobbyisten, alles abgefuckte Fotzen. Und dann hat die Tochter gesagt, denk doch mal an mich, die Kinder. Das Ding ist ja halt auch, dass zur Zeit das, was in die Atmosphäre rausgeblasen wird, ist für der Westen schon auf einem richtig guten Weg für pro Euro beziehungsweise Dollar Wirtschaftsleistung sinkt ja bei uns der CO2-Anteil schon seit Jahrzehnten. Das Problem ist aber, dass Indien und China und Afrika industrialisieren wollen. Also da kann man viel mehr richten, wie hier noch das letzte Prozent rausquetschen. Also das wäre einfacher und würde schneller umsetzbar sein. Aber jetzt stell dich doch mal bitte vor Indien hin und sag, schau mal her, ihr müsst jetzt dieses und jenes machen. Das ist halt nicht so einfach. Also bitte sag ja mal keiner, okay, dass so Menschen so Kohlenstoffdioxid ausatmen, okay? Wer die Assi-Toni-Anspielung erkannt hat, kann Candlelight Dinner mit OPEX gewinnen. Ich hab mehr gepisst, als ich gefickt hab. Also ihr seid heute wirklich vulgär. So nicht. Da ist mir die Annalena viel liebriger. Leute, ich hoffe mal. Dialektisch und radikal. Ihr wisst aber schon, dass wir nur wieder auch mal so Kommentare bekommen haben, wie ich schaue mir diese Sendung gerne mit meinen Kindern an und so. Oh, Entschuldigung. Ja. Wasch deinen Mund mit Seife aus und denk drüber nach, was du getan hast. Ja, an dieser Stelle ganz groß und ich hoffe, es macht weiterhin Spaß mit den Grünen. Ja. Aber was ist jetzt schlimmer, das, was ich sage oder das, was die Grünen sagen? Was du sagst. Weil auf dich habe ich Einfluss, die Grünen sind so geboren. Nein, Quatsch. Nein. Ich sage auch ganz klar, lasst uns niemals selber damit anfangen, Öko gegen Soziales auszuspielen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Ich kämpfe in der Lausitz gegen den Kohleausstieg. Aber ich kämpfe auch in Brandenburg dafür, dass die Regionen nicht abgehangen werden. Ich weiß, was es heißt, wenn da Rentnerinnen sind, die sagen, ich kann nicht mit dem Regionalexpress fahren, weil ich mir meine Miete schon nicht bezahlen kann. Und ich weiß, was es heißt. Ich habe selber eine Tochter. Wenn ein Kind nicht zum Kindergeburtstag kommt, weil sich die Mutter das Geschenk nicht leisten kann. Liebe Freundinnen und Freunde, die größte Schande in diesem Land ist die unsichtbare Armut. Die Armut, die keiner sieht. Diese Kinder lernen von Anfang an. Diese Kinder die Armut lernen ist größer wird, an. Wenn Leute ihren Job verlieren. Die Armut, wenn auf einmal Leute keine Arbeit mehr haben, weil alle Kohlewerke zugemacht wurden. Hm, kennst du die Armut auch? Ja, vor allem, dass die Kinder keine Geschenke kaufen können, als ob das so das größte Problem bei Armut wäre. Weißt du was? Druck doch einfach mehr Geld. Stimmt. Weißt du auch, sie hat ja gesagt, dass sie die anderen Probleme kennt. Dann bin ich mal gespannt, ob sie jetzt auch eine Lösung für diese Probleme anbietet oder sich nur darüber beschwert, wie arm die Leute es haben, was ja der Fall ist. Die unsichtbare Armut, ne, im Vergleich zu der sichtbaren Armut, so wie die Mehrheit der Obdachlosen ist männlich. Braucht man sich ja nicht drum kümmern, der Innopatriarchen und so. Lass mal um die unsichtbare Armut kümmern, zum Beispiel wie, dass die Kinder sich keine Geschenke kaufen können. Ihr gehört nicht dazu! Sie lernen von Anfang an, du gehörst nicht dazu. Das kann man in einem Leben nicht mehr aufholen. Und dann, bei aller Vorfreude auf diesen Programmprozess, auch deswegen kandidiere ich, ich liebe es, leidenschaftlich wie eine Antragskommission um kleinste Details zu ringen. Aber ich möchte trotzdem an dem heutigen Tag hier sagen, bei aller Vorfreude auf das, was in der Zukunft kommen wird und kann, wir müssen jetzt erstmal, wenn wir aus dieser Halle rausgehen, den Fokus auf die nächste Woche richten. Da wird im Deutschen Bundestag über den Familiennachzug abgestimmt. Da liegt ein Plan auf dem Tisch, der heißt, dass Kinder, dass Familien bis zu 5 Jahren oder auf Ewigkeit im Kriegsgebiet verharren müssen. Meine Kleinste ist 2. 5 Jahre, die wären dann 7. 7. Oh mein Gott, sie macht buchstäblich dieses Meme. 5 Jahre, ein halbes Kinderleben in einer Region wie Idlib, wo jetzt wieder Fassbomben auf medizinische Einrichtungen fallen. 5 Jahre in einer Region wie Afrin, wo deutsche Panzer auch Zivilisten und Kinder töten, liebe Freundinnen und Freunde. Was sind denn diese Härtefallklauseln, wo sich jetzt die SPD und die FDP mit rausredet? Was ist der Härtefall? Das Kind in Idlib oder das Kind in Afrin? Ist der Härtefall etwa die 2 Brüder, die ich in meinem Flüchtlingshilfeverein in Potsdam betreue, die sehnsüchtig auf ihre Eltern warten? Oder ist der Härtefall nur die Mutter mit ihrem Sohn im Frauenkochkurs bei uns, die sehnsüchtig darauf wartet, ihren Mann, der oppositioneller ist, wieder in die Arme zu schließen? Das sind alles Härtefälle, liebe GroKo, liebe FDP! Ja, oder ist der Härtefall jetzt die... Oder ist der Härtefall jetzt vielleicht der Syrer, der seine Zweitfrau nachholen darf? Hm? Ja, Hashtag Oppositionelle. Wahrscheinlich vom IS. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn man sagt, ja, da gibt es ein Land, da herrscht Bürgerkrieg, da herrscht Krieg. Wenn du das wirklich lösen willst, dann verdoppel oder verdreifache bitte den Verteidigungshaushalt. Dann kannst du Macht projizieren und dafür sorgen, dass eine Krise erst nicht zum Ausbruch kommt. Aber außerdem, auf die Kosten hat auch keiner Lust. Aber das ist die geopolitische Realität, man sich einfach nicht davonschleichen kann. Das Wort Bürgerkrieg geht ihnen ja noch nicht mal über die Lippen. Das finde ich ja auch so lustig. Das ist immer nur so, ja, da ist halt Konflikt so aus Gründen. Und die ganzen Leute, die wir haben, sind auf jeden Fall alles Opfer. Und die erwähnen ja auch nie, dass ja nur knapp über 50% von den Leuten, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, überhaupt aus Syrien kommen, wenn man dieses Syrien-Ding nimmt. Und diese neuen Sachen jetzt mit den Kurden und so, das ist ja da auch noch gar nicht mit drin. Das sind dann Probleme, die wir dann jetzt in Zukunft vielleicht nochmal bekommen. Und irgendwelche Nordafrikaner und so, da passt das eben nicht. Und das sind auch nicht die Härtefälle, das sind alles Härtefälle. Und da ist kein Krieg. Also das, was mich am meisten da jetzt aufregt gerade, ist, dass in dieser Aussage klingt es halt so, als müsste der Familiennachzug gestattet werden und sonst gibt es keine Möglichkeit, den Leuten zu helfen. So, als ja, ob es keine Möglichkeit gibt, da eine Infrastruktur aufzubauen in dem Land oder in einem Nachbarland. Ja. Und alle müssen einfach herkommen. Alle kommen einfach her und dann, wenn der Krieg da vorbei ist, gehen die alle wieder freiwillig zurück. Nee, die gehen da nicht hin zurück. Das war ein Shithole. Die können da nicht hin zurück. Ich bin ja auch für mehr Menschlichkeit und so, aber einfach nur kommt halt her. Das ist das Einfachste und Billigste, was man machen kann, wenn man politisch gestalten möchte. Also es ist wirklich das Einfachste und Billigste. Das ist ein müdes Trostpflaster, wenn man nicht tatsächlich aktiv humanistische Politik machen wollen würde. Aber das kostet halt auch. Was mir auch auffällt, ist dieses ewige Gelaber, was sie hatten von wegen besorgte Bürger. Oh mein Gott, die besorgten Bürger. Aber besorgte Flüchtlinge, die gibt's en masse. Und deren Sorgen sind auch alle berechtigt, oder was? Ja, du musst halt einfach gucken. Du kannst halt einfach unser Staat und unsere Finanzen, wir könnten uns bis auf die Unterhose ausziehen. Immer mit der Begründung, aber guck mal, das ist ja so traurig. Und wir würden am Ende, am Leid der Welt, wäre das ein Tropfen aus dem heißen Stein. Und wir könnten uns aber, wir könnten unser Geldsystem hier bis in den Ruin treiben, bei dem Versuch, immer jedem was Gutes zu tun. Und es hätte am Ende des Tages kaum was gebracht. Ja, und das ist das Problem. Und das ist das Problem, was ich immer mit dieser Individualisierung von Not habe. Ja, das ist krass, das ist traurig, wenn man sich das anhört. Mich berührt das auch. Ne, auch die Rede von dem SPD-Heini letzte Woche, das ist wirklich eine Scheißsituation für die junge Frau aus Syrien, die da irgendwie von ihrem Integrationskurs nach Hause kommt und dann kocht und nicht weiß, was mit ihrem Sohn irgendwie ist. Ne? Aber du kannst dich an Individualfällen, kannst du dich bis in die Staatspleite irgendwie abackern. Und so richtig was gebracht hat es dann am Ende auch nur bedingt. Ich finde zum Beispiel, Islamkritik bringt viel. Weil wenn du weniger salafistische, dschihadistisch gesinnte Muslime hättest, die zum Heiligen Krieg für den IS nach Syrien und in den Irak ziehen, aus der arabischen Welt und auch aus dem Westen, wenn du die Menge verringern könntest, dann würdest du, also würde das auch einen positiven Effekt haben. Und sozusagen eine Religionskritik, eine Islamkritik würde da zum Beispiel helfen. Aber Jordan Peterson sagt ja auch zum Beispiel unter anderem, dass du halt dein Leben mal so ordnen solltest, ja, damit du so wenig wie möglich leidest, ja, damit halt, du wirst halt in deinem Leben schon mal Leid erfahren, ja. Der wichtige Punkt ist halt, dass du dir nicht selbst zusätzlich noch so Sachen drauf tust, die noch mehr Leid verursachen für dich. Und wenn du da irgendwie mal anfängst, einfach mal aufzuräumen in deinem Kopf und dann merkst du, oh ja, das läuft und dann bist du ganz euphorisch und machst dann immer weiter und verbesserst dich selbst. Aber du musst einfach nur anfangen. Es ist schwierig, es ist hart, aber das ist das Richtige, was man tun sollte, um sich weiterzuentwickeln. Und genau, Annelena, bring dein Leben wieder in Kontrolle. Hast die Kontrolle verloren. Du glaubst, es ist was Besseres wie. Du musst anfangen, dein Zimmer aufzuräumen, anstatt die Welt zu retten. Geh in die Küche und mach mir ein Nutella-Brot, ja. Und? Und daher lasst uns heute, wenn wir hier rausgehen, jeden einzelnen dieser Bundestagsabgeordneten kontaktieren. Lasst uns das Wort, was Kommissionspräsident Juncker vor 2 Jahren, war es glaube ich, im Europäischen Parlament gesagt hat. Das Wort, stellen Sie sich vor, es wäre Ihr Kind. Stellt allen, die ihr kennt, diese Frage. Stellen Sie sich vor, Hashtag es wäre Ihr Kandel. Kind. Liebe. Ja. Hashtag Kandel. Guck dir das Video an, wo die libyschen Milizen Flüchtlinge aufhalten und auspeitschen und ihre Haut am Rücken aufplatzt. Und dann guck dir bitte das Slide in Kandel an. Guck bitte beides gleichzeitig an. Guck dir nicht nur das eine und das andere an und dann komm zu deinem Schluss, was du machen möchtest. Weil jedes Mal, wenn du dich dafür entscheidest, dass du nur das eine Leid siehst, dann willst du damit was instrumentalisieren. Du willst eine Politik machen. Du willst in eine bestimmte Richtung gehen. Du blendest den Rest aber aus. Guck bitte beides an und dann überleg dir, wie zu handeln ist. So. Auch Kandel, nicht nur, ja, stellen die sich vor. Empathie funktioniert in alle Richtungen. So. Nicht nur in. Also, da kann man ja auch ganz klassisch von emotionaler Erpressung reden. Ne? Ja. Um nichts anderes geht es ja. Populismus, würde ich auch sagen. Guck mal, ich habe dieses Bild von traurigen Kinderaugen. Bitte geben Sie mir jetzt all Ihr Geld. Liebe Bundestagsabgeordnete, ihr würdet alles tun. Und deswegen verdammt doch mal, tut alles, um diese Kinder und Familien zu retten. Und ich komme zum Schluss, liebe Freundinnen und Freunde. Ich kenne diesen Laden aus unterschiedlichen Rollen. Als einfaches Mitglied, als Sprecherin der BRG Europa, als Landesvorsitzende in Brandenburg, als Antragskommissarin. Ich habe nächtelang mit euch über Details und Anträge gerungen. Ich liebe das, ich mag Programme. Und ich weiß auch, Karl Wilhelm Koch kann das bestätigen, es ist am besten, zu denjenigen eine Standleitung zu haben, die am weitesten von einem mir entfernt sind. Und deswegen freue ich mich so auf den Programmprozess, den wir jetzt starten. Wenn wir das nicht hinter verschlossenen Türen tun, wenn wir anerkennen, dass wir eine vielfältige Partei sind, alle mit einbeziehen, Kommunalus, BAG, Grüne Jugend, wenn wir diesen Programm... Ja, das ist jetzt eigentlich... Tralala, auf jeden Fall hat es halt die Leute überzeugt, soweit ich weiß, ist die Dame jetzt gewählt. Christian hat sie Programm oder Programm gesagt? Programm. Okay. Ja, aber pathologischer Altruismus, alles, was mir dazu einfällt. Ja. Haben wir es jetzt hinter uns oder müssen wir uns die letzten... Nee, nicht. Nee, okay, alles klar. Ja, Frau Hassel, Frau Tina Hassel war nämlich auch auf dem Parteitag und Frau Tina Hassel ist ganz schön begeistert. Und wer Frau Tina Hassel nicht kennt, die junge Frau ist bei den Tagesthemen, wenn ich mich nicht ganz irre, und zeigt uns mal, wie neutraler Journalismus funktioniert. Ja, und kann sich eigentlich vor Begeisterung kaum noch trocken halten. Und wenn man sich das so durchliest, dann kriegt man eine kleine Ahnung davon, dass man wahrscheinlich auch bei der nächsten Ausgabe der Tagesthemen auf jeden Fall sehr seriös, neutral und objektiv über die entsprechenden Themen informiert wird. Oder um es mal kurz unironisch auf den Punkt zu bringen, ich finde das gruselig, wenn eine Person des öffentlichen Lebens wie Tina Hassel, die Mitglied ist bei einem oder angestellt ist bei einem Sender, der vor kurzem erst noch wieder zu ihrem Jubiläum damit geworben hat, ein guter Journalist würde sich mit keiner Sache gemein machen, auch mit keiner guten, dass die hier quasi nicht mal im Ansatz in der Lage ist, irgendwie ihre Parteilichkeit wenigstens ein bisschen bedeckt zu äußern. Naja, überrascht hat es mich nicht, sagen wir es mal so. Das war, glaube ich, von Ebel. Ja, das geht hier um eine Erhebung, bei der man versucht hat herauszufinden, wie hoch denn in etwa die Anzahl sein muss, die man braucht an Menschen, die starr an einem Ziel festhalten, um aus einer Minderheitsmeinung eine Mehrheitsmeinung zu machen. Und man braucht etwa 10%, um sozusagen die gesamte Bevölkerung zum Kippen zu bringen. Wenn du dir jetzt zum Beispiel die muslimische Bevölkerung anguckst, die in der Minderheit in einem Land lebt und du innerhalb dieser Minderheit eine weitere Minderheit hast, die salafistisch ist, brauchst du 10% der Salafisten, damit sie das hinbekommen könnten, die Minderheit sozusagen von einer anderen Meinung zu überzeugen. Und wenn diese Minderheit es dann irgendwann schafft, den Rest der Gesellschaft auch zu überzeugen, kannst du halt System umstürzen. Also. Und Muslim ist jetzt auch nur ein Beispiel. Du kannst ja jetzt auch, ich weiß nicht, Mao kannst du auch nehmen oder Christen generell, wie sie sich ausgebreitet haben, also Christentum. Und die Studie versucht sich das halt anzuschauen, wie viele Leute du brauchst. Und es hört sich sehr soziologisch an, aber da das aus einem militärischen Kontext kommt, denke ich, dass es weniger Schwachsinn ist, wie du jetzt normalerweise aus dem Soziologie-Department bekommst. Also. Ich habe mal nebenbei ganz heimlich nachgeschaut, in Deutschland leben 81 Millionen Leute, 10% davon sind halt 8 Millionen halt so, musst halt einfach 8 Millionen Leute irgendwie starr an eine Sache glauben lassen und dann sind 10% erreicht. Genau, und dann kannst du Umsturz machen. Hey, Elitendiskurs, warum die Linke den Kampf gegen rechts verliert? Ja, warum? Kann ich mir gar nicht denken. Wieso? Wieso nur? Ja. Weil die Linke davon weggegangen ist, Politik für irgendwen zu machen, sondern das, was die Linke in Anführungsstrichen, ja, ich weiß, es sind ganz viele Strömungen, aber in einem Großteil ist es ja auf jeden Fall metastasiert, sondern weil die Linke halt einfach nur noch ein Rachefeldzug fährt gegen ihr ehemaliges revolutionäres Subjekt, nämlich die europäische, ethnisch meistens weiße Mehrheitsgesellschaft, die ja man damals noch als Proletariat umworben hat, die dann irgendwann festgestellt hat, na, dieses ganze Kommunismus, das ist nicht so richtig unsers oder Sozialismus. Ja, und jetzt hat man das halt andersrum geregelt und jetzt sind das halt die Bösen. Und Politik gegen Mehrheiten machen ist halt immer nicht ganz so schlau. Außer man findet die kritischen 10%, dann kann man dann ja. Das war, glaube ich, von Price. Da auch noch was zu sagen? Das gehe ich zum nächsten. Ja, gibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ist schon gut. Ja. Ist auch ein guter Artikel, solltet ihr lesen. Das Lustige ist ja auch immer, dass du einen Haufen Linke hast, also die argumentieren, dass das humanistische Abendland bedroht ist. Und wenn jetzt ein Rechtskonservativer sagt, hoch, ich finde aber, das ist irgendwas Tolles in meinem Land und dass man jetzt irgendwie neue Gesetze braucht, um Diskurs einzuschränken, dass ja oftmals die Linke auf die AfD zeigt und sagt, da kommt der Untermensch und versteckt euch und wir müssen einschränken, was gesprochen wird und sie am Ende halt auch unter ihren Gesetzen leiden, die sie befürworten, wenn es nur die anderen trifft. Und in dem Artikel geht es halt ein Stück weit darauf ein, wie das zustande kommt, Beispiele etc. Also da habt ihr es. Zu Glenn Greenwald muss man sagen, der ist ja innerhalb von seiner eigenen Zunft mittlerweile ein ziemlich ausgestoßenes Kind, wird von anderen Journalisten ja eigentlich schon mehr oder weniger so hingestellt als, ja, pass auf, was du sagst, sonst endest du wie Glenn Greenwald, weil er halt ja ursprünglich aus dem linksprogressiven Lager kommt und sich bei denen halt nicht unbedingt viele Freunde gemacht hat. Da wollte ich nur anmerken dazu. Er hat für den Guardian geschrieben damals. War ja auch an den Snowden-Enthüllungen ganz stark beteiligt. Ja, Christopher Plummer, der hat eine Nominierung bekommen für die Oscars. Ja, die Oscars gibt's noch und sie haben zumindest für ein paar Leute noch Relevanz. Das Interessante an diesem Fall ist, dass ja der Kevin Spacey einen gewissen Skandal am Hals hatte vor nicht allzu langer Zeit und seine Rolle verloren hat. Und das war die Rolle, die dieser Herr in diesem Film gespielt hat. Und der ist jetzt dafür für einen Oscar nominiert worden, für ganze 9 Drehtage. Ja, wahrscheinlich in der Kategorie nicht Kevin Spacey sein. Ja, also aber das kann sagen, irgendwie das ist eigentlich nur so ein Mittelfinger von der Branche gegenüber Kevin Spacey an. Das kann ich das nicht interpretieren. Er ist nominiert. Er wird ihn wahrscheinlich nicht gewinnen. Beste Nebenrolle, glaube ich. Ja, wir haben jetzt MeToo auch in Deutschland. Ich habe das Gesicht von dem Herrn noch nie gesehen. Ich habe auch nicht in die Anschuldigungen reingeschaut. Er streitet alles ab. Irgendwer hat ihn beschuldigt. Da habt ihr es. Ja, also in der Zeit gab es halt einen Artikel und nach allem, was ich gehört habe, haben die den Artikel veröffentlicht. Also nachdem halt eben die Personen, die da die Vorwürfe erhoben haben, eine staatliche Versicherung abgegeben haben, dass die Vorwürfe stimmen. Also ich habe bei dem Wedel jetzt aber auch, so wie ich das verfolgt habe, ist da die Indizienlage schon, also da ist die Luft schon relativ dünn, sagen wir es mal so. Ja, das wird spannend. Also es war ja was verjährt, das ursprüngliche, wo uns angefangen hat, war verjährt, aber jetzt gibt es so neuere Sachen, die noch nicht verjährt sind. Und darüber ja, und dann bitte auch zum Gericht gehen, Leute. Ja. Also bitte, bitte, bitte, bitte. Ich sag jedes Mal, schenke ich dem kaum Glauben, wenn jemand angeschuldigt wird. Nicht, weil ich böse Absicht immer unterstelle, sondern einfach nur, weil es wichtig ist, dass so Leute dann auch vors Gericht gezerrt werden. Und nicht einfach nur ja, Anschuldigungen in Raum stellen und nichts draus machen, sondern halt dann auch handeln. Also ja, Matt Damon aus Ocean's 8 sollen rausgeschnitten werden, weil er es gewagt hat, Kritik an der MeToo-Debatte zu äußern, die auch noch relativ harmlos war. Aber ja. Dann kann man ja froh sein, dass es immer noch gute Filme mit ihm gibt, wie zum Beispiel Departed, habe ich die Woche erst gesehen, ein Spitzenfilm, dann schaut man halt den. Was meint ihr, wird Ocean's 8 ein größerer Erfolg als Ghostbusters? Das war als Ghostbusters, ich dachte, du meinst es als die Vorlage mit Männern. Ach so. Und die war ja auch schon ein Remake, ich glaube, das Original war ja hier mit Sinatra und so. Ich habe auch nie gesehen. An welches Oceans ist das jetzt? 14, 15? Ich habe irgendwann nicht mehr mitbekommen, mitgezählt. Ja, das ist Ocean's Vagina, was jetzt rauskommt. An sich würde ich noch dazu aufrufen, Anschuldigungen nur dann blind zu glauben, wenn sie gegen Feministinnen und Feministen gerichtet sind. Also ja, wenn es um sexuelle Belästigung geht. Einmal ganz die sagen ja immer listen und believe, also höre zu und glaube, und irgendwie finde ich immer dieses trust but verify, also vertraue, aber verifiziere, finde ich viel besser. Also. Zum Dieter Wedel-Fall, der ganze Fall, wie der dargestellt wurde, wurde von einigen anderen Journalisten jetzt besonders hoch gelobt, im Gegensatz zur Aufregungsdebatte, die um MeToo war, dass es da wohl besonders sorgfältig und handwerklich geschickt gearbeitet sein soll. Ich habe mir das gar nicht so genau angeguckt. Ich fand das nur bemerkenswert, dass die Journalisten sich da so gegenseitig gelobt haben. Ich packe da auch nochmal einen Artikel zu in die Shownotes und in den Chat tue ich es auch nochmal rein. Ja, wir haben jetzt in der Bundeswehr haben wir jetzt 80% neue Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch und das wird auf jeden Fall die Wehrkraft der Bundesrepublik Deutschland stärken. Also ich habe da mal nachgeguckt, ne? Also wenn wir jetzt einfach mal faktisch davon ausgehen, dass alle Verdachtsfälle wahr sind, dass da keine Falschanschuldigungen bei sind, dass da hat alles Hand und Fuß. Na? Und dann rechnen wir nochmal das Doppelte an Dunkelziffer obendrauf. Dann haben sich von den aktiv diensthabenden Soldaten weniger als 1% daneben benommen. Wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass du 1% in der Bevölkerung hast, was Psychopathen sind, die Menschen als Objekte behandeln und emotionale Schmerzen von anderen Menschen nicht nachvollziehen können, sich dann alle relativ gut. Ja, aber jetzt, also, nur mal so wirklich nur mal als Vergleichszahl, damit du mal siehst, von was für Relationen wir da sprechen, weil anhand solcher Beispiele wird ja immer diese Mehr hochgehalten von, also so quasi leben wir ja hier in der Rape-Culture. Also selbst wenn wir sagen, das war alles zu 100%, waren das nachweisbare Grenzüberschreitungen. Wenn wir jetzt nur diese 234 Fälle nehmen würden, dann wären das 0,15% der Soldaten. Wenn wir das, lass uns das von mir aus verdoppeln, dann sind es 0,3. Ne? Also wovon reden wir? Von ja. Netzwerkprobeweis. Ja, das ist mal quasi mein positives Beispiel. Wir haben ja nicht nur Quatsch hier drin. Das ist eine Webseite, bin ich drauf gestoßen, weil die Werbung gemacht haben bei mir in Hannover in der Straßenbahn. Da muss ich direkt mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Und das ist also erstaunlich, Ja, also Sinn und Zweck des Ganzen ist halt eben den Leuten Anlaufstellen zu geben, wo sie halt die Spuren sichern können von sexuellen Übergriffen. Und das Ganze ist sogar geschlechtsneutral formuliert. Also es richtet sich eindeutig nicht nur an Frauen, sondern es ist halt eben ganz neutral formuliert. Und eine gute Sache eigentlich, sollte man kennen. Also war mir noch nicht bekannt und ganz klare Werbung für Leute, die solche Probleme haben, würde ich da mal vorbeischauen, wo es da eine Anlaufstelle gibt. Ja, das ist eine sehr gute Sache, weil es ist wohl, ich kenne die Problematik aus Amerika, dass es dort, wenn es zu Vergewaltigungsfällen kommt, die Frauen gehen zur Polizei und gehen dann zum Krankenhaus, müssen die ja eine Beweissicherung machen für die Polizei. Und das Problem in vielen Krankenhäusern ist, dass die sogenannten Rape-Kits nicht haben. Das sind halt diese Testmethoden, um die Beweissicherung zu machen. Das ist wohl in Amerika ein sehr großes Problem, einfach aus Geldgründen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Wenn da irgendjemand Informationen hat, gerne Kommentare posten. Würde mich interessieren. Weil ich würde eigentlich davon ausgehen, wenn du zur Polizei gehst, dass die dann die Spurensicherung macht oder das Krankenhaus die Spurensicherung macht. Und wenn es so einen Verein gibt und die ja anscheinend auch Material zur Verfügung stellen, gibt es das Problem in Deutschland, würde mich persönlich interessieren, weil das ist ja ein echtes Problem. Die Annabelle. Ja, einer. Nein, doch. Oh. Ja. So, es ist ein sehr kritischer Artikel. Auf Englisch, ich fand es interessant, dass es bei Voice of Europe erschienen ist, aber gut. Es ist ja eine relativ bekannte Schauspielerin wohl, wenn du runterscrollst, sieht man auch den Namen, ich kannte sie jetzt nicht. Schauspielerin, die Journalistin ist die von Tichys Einblick unter anderem. Ne? Achso, das ist nicht Sophia Tomalla, die sehen sich ein bisschen ähnlich, aber die ist es nicht. Ja, also war ein interessanter Artikel auf Englisch und ich fand die Quelle einfach seltsam, Voice of Europe, und einfach mal durchlesen ist natürlich extrem, hat eine extreme Schlagseite, aber trotzdem interessant zu lesen. Also ich finde diesen Widerspruch halt ganz ulkig, dass man halt immer sagt, so hey, wenn Frauen dir was sagen, dann musst du das unbedingt glauben, listen and believe, ne, aber wenn Frauen kollektiv sagen, so hey, wir fühlen uns momentan halt einfach nicht mehr sicher, dann aber zu sagen, ja, ihr jetzt stellt ihr euch aber auch an. Jetzt bauscht das mal nicht auf. Ja, siehe Silvesternacht Köln. Wären das alles Glatzen mit Springerstiefeln gewesen, wäre das innerhalb von 4 Stunden internationale Nachrichten gewesen. Und nicht ja, innerhalb von einer Woche zugeben, dass etwas passiert ist in der Presse. Peinliches Berührtsein, dass sich Menschen auch schlecht verhalten können. Oder wow. wie Augstein sagte, kaum grapschen mal ein paar Leute, reißt der Firnis der Zivilisation. Wenn der reißt, dann sieht es ganz anders aus. Da wird sich der Augstein mal die Ideologie angucken, der er angehört. Wenn der Firnis reißt, das sieht es ganz anders aus. Also, das war ja noch harmlos. Also, Pogromstimmung hätte ich zu Köln gesagt, weil das ein Angriff auf die lokale Bevölkerung ist. Und auf die religiösen Symbole, wenn sowas im Nachbarland passiert, in Nordafrika, dann heißt es, da sind Menschenrechte bedroht. Und hier sagt man, macht jetzt irgendwie eine richtig blöde Schlagzeile, dass jetzt die Geflüchteten, dass es da auch Menschen gibt, die sich schlecht verhalten und als Krawalltouristen unterwegs sind. Ja, dass Menschenrechte bedroht sind, dass Menschenrechte bedroht sind, haben sie ja quasi gemeint. Und die haben ja auch entsprechende Gesetzesänderungen gemacht, aber halt eben immer unter dem Ding von wegen so, ja, das haben wir ja sowieso in Deutschland, das ist ja eh ein Problem und wir haben kein Nein heißt Nein und so weiter und so fort. Das war ja noch der Gipfel der Frechheit, dass der Staat Kontrolle verliert und Gesetze nicht mehr durchsetzen kann und sich danach umdreht und sagt, das wäre ja eh nicht illegal gewesen, deswegen machen wir jetzt ein extra Gesetz, damit das illegal ist. Also vor der Kölner Silvesternacht wurden ja auch schon mal Leute verurteilt wegen Grabschen. Ja, die Leute, die sie gekriegt haben, also die sie verurteilen konnten, wurden ja auch noch nach dem alten Gesetz verurteilt. Ja, also. Ja. Was für eine Chose. Ja, dieses Ding hier, also ich glaube, also es ist ja immer so wechselnd, mal ist es irgendwie total fetischisieren, keine Ahnung, Zeug irgendwie, wenn man die Haare von Afrikanern toll findet, Und ich glaube, das ist auch mal wieder so ein Artikel in die Richtung, warum weiße Haare irgendwie mehr anerkannt sind oder so. Keine Ahnung, kein Plan. Das hat jedenfalls Maas eingereicht, der heute leider nicht dabei ist. Ja. Ist von kleiner 3. Also an der Witzorek-Dings. Und ist in den Quellen. Und ob ich das Geheule von der Frau anhören wollt. Da fällt mir gerade ein, die haben wahrscheinlich einfach alle nicht genug dieses Fass meine Haare nicht an Spiel gespielt, das wir irgendwann mal hier hatten. Ja, wahrscheinlich. Falls sich da noch wer dran erinnern kann. Ja, das gibt es halt eben auch viel, ne? Also dieses von wegen, dass die da ja irgendwie dran interessiert wären und das war aber, Also ich glaube habe es ich. damals schon gesagt, ich wiederhole es nochmal gerne. Wenn du ausgefallene Sachen hast, dann interessieren sich Leute dafür. Ja? Frag mal Männer mit einem langen Bart, wie oft da einfach reingekrabbelt wird, auch von Frauen. Ungefragt. Meistens mit der Aussage, dann, ja, darf ich den mal anfassen? Und dann wird einfach in den Bart gekrabbelt. Ja, und hier haben wir jetzt eine Aktivistin, die bei Bento einen Artikel schreibt und natürlich muss sofort die Tagesschau drauf und es irgendwie verbreiten. Ich finde nicht, dass es meine Aufgabe ist, mich an fette Fotze zu gewöhnen, vielmehr ist es die Aufgabe aller. Haben Sie die Tagesschau auch schon mal schön in dick gedruckt, für eine Gesellschaft zu streiten, in der so etwas nicht mehr vorkommt? Meint die Also wir hatten ja Dame. die Diskussion, wir beide, Chris und ich, Ja. die Woche auch an anderer Stelle, wo dann halt auch als Gegenargument gesagt wurde, aber was wäre denn so schlimm daran, an einer Gesellschaft, wo man nicht mehr beleidigt? Also es geht ja gar nicht darum, dass man fette Fotze halt irgendwie, weiß ich nicht, gesellschaftsfähig machen will oder dass das Ja. eine gute Sache ist. Und Nee, das ist es ja Leute auch zu nicht. beleidigen, Das ist ja keine gute ist halt Sache. gerne, Und das ist auch nicht richtig, genau, gesellschaftlich ist halt, anerkannt. ja, aber es geht einfach darum, das klar zu machen. Es geht nicht darum, dass man das generell halt irgendwie gut findet. Nee, Leute beleidigen ist halt nie cool. Es geht halt einfach darum, dass du der Rattenschwanz, der dahinter hängt, weil meistens kommen ja genau mit solchen Aussagen, kriegt man dann hinten durch die kalte Küche dann nämlich irgendwelche Sprachregelungsgesetze und da fängt der Schuh dann an Ja, zu drücken. Nicht bei Aufgabe aller. der Feststellung, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen zu Ja, beleidigen. die Aufgabe aller. Und das sagt die Sprecherin Grüne Jugend. Aufgabe aller. Alle sollen sich darum kümmern, dass dass ich mich irgendwie nicht schlecht fühle, weil irgendwelche Leute irgendwas Blödes erzählen, was mir halt im Leben passiert. Das machen die Leute halt. Und die sehen dich auch Also so, ich wie sie finde, dich das sehen wollen. hat. Und das kannst du auch nicht den Leuten vorschreiben. Das Problem hat jeder. Das nennt man am Leben sein. Das nennt man Mensch sein mit anderen Menschen. Das ist halt so. Das ist nicht die Also wir Aufgabe sollten aller, jetzt. sich darum zu kümmern, dass man sich nur gut fühlt. Das funktioniert nicht. Das ist ein Rezept dafür, dass man in seinem Leben nie glücklich wird, wenn man darauf warten muss, dass alle irgendwie sich so verhalten, wie einem das vorschwebt. Wird nicht passieren. Aber jetzt schaut doch mal, die Ricarda Lang, die bemüht sich jetzt schon verzweifelt darum, durch ihr Übergewicht ihre Lebenszeit zu verkürzen, um ein sozialverträgliches Frühableben zu ermöglichen. Sie spart Rentenkassenkosten. Und Ja, alles, was ihr macht, ist dafür eurer verbraucht sie Forderung nicht entgegenzukommen. Was da aber auch. diese Rechnung finde ich halt auch, die weiß ich nicht, ob die immer so stimmen, weil du kannst zwar sagen, zum einen irgendwie die Rentenkasse, aber auf der anderen Seite, wenn du Typ 2 Diabetes irgendwie hast mit 30, da kannst du hinterher zwei Häuser von bauen mit dem ganzen Ja. Geld, was da in dich reingebrettert wird. Und die Medizin wird ja auch immer besser, mit anderen Worten, die Leute können mit Krankheiten halt auch länger leben. Du kannst auch HIV mittlerweile haben und nicht mehr dran sterben, aber die Medikamente kosten auch einen Arsch voll Geld. In sie reingehämmert. Ja. Naja, also das ist halt auch so das Entschuldigung. Ding. Aber das ist halt eben, wenn sie das stört, dann muss sie halt an sich arbeiten. Also tut mir leid, entweder muss sie damit leben, oder sie muss halt was dran ändern. Aber das ist nicht die Aufgabe aller. Also tut mir leid, das ist nicht so. Allah kann dir nicht helfen, Mädchen. Also, nein, ich finde, es ist schon Aufgabe aller, auf ihre Sprache zu achten, aber es ist nicht die Nee. Aufgabe des Staates, dann irgendwelche NGOs durchzufüttern und Gesetze zu erlassen, damit keine Fulfulwörter mehr gesagt werden. Also ich wollte von ihr eigentlich wissen, wer ihr das gesagt hat und einfach mal ein bisschen mehr Details. So, sie hat aber nicht geantwortet. Ja, na gut. Oh, diese Hose. Diese Hose. Gibt es eine interessante Hose, die dazu helfen soll, vor Übergriffen zu schützen. Also da ist ein Video mit dabei. Und da ist so ein Pendel an der Hose und wenn man den anfasst, dann geht eine Alarmanlage los, also ein lauter Ton. Und ich finde das klasse, dass wir jetzt so eine Hose haben. Das finde ich gut, die hätte man auch schon früher gebraucht, weil die Rape-Kultur wurde nicht importiert, die war schon immer hier. Ja, wollte ich gerade sagen, das brauchst du aber auch nur gegen Einheimische, weil wenn das Menschen von außerhalb machen, dann reißt ja aber auch nicht gleich der Firnis der Zivilisation. Mhm. Ja, und da kommt jetzt ein lauter Ton. Das ist also der Firnis der Zivilisation, der gerade ausgelöst wurde. Das an der Hose, dieser Faden da, den ihr da seht, das ist übrigens der Firnis der Zivilisation. Genau. Hey Leute, es gibt endlich eine Initiative gegen Hass im Netz. Das ist bestimmt die allererste aller Zeiten. Endlich. Ganz lautes Schreien von ganz weit weg. Ja, und Love Storm klingt auch wie so ein Techno-Projekt aus den 90ern. Das könnte auch das Motto von der Love Parade gewesen sein. Und sie wird unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Jugend, Senioren und Gedöns. Und ja, die sind doch eigentlich relativ sparsam mit ihren Förderungen. Ja, Leute, das habe ich irgendwo gefunden, ich weiß nicht, ich war irgendwie wieder betrunken und habe sowas gefunden und das Video da, was die haben, ist ganz spannend, da wird ganz klar gezeigt, wie das funktionieren soll. Im Endeffekt sollen sich Leute zu Netzwerken zusammen organisieren und wenn irgendjemand merkt, dass da jemand Hate bekommt, sollen die Leute eingreifen. Hass im Netz verbreitet sich als Shitstorm. Menschen werden angegriffen, beschimpft, gemobbt. Viele wollen etwas dagegen tun, aber wissen nicht wie oder trauen sich nicht. Darum entwickeln wir mit LoveStorm eine Trainings- und Aktionsplattform, um Gegenrede zu trainieren und Hass im Netz schnell und wirkungsvoll zu stoppen. Dafür brauchen wir deine Unterstützung. LoveStorm wirkt auf 3 Ebenen. Angegriffene fühlen sich nicht alleine gelassen. Das Publikum erfährt, dass dem Hass widersprochen wird und wird zur Zivilcourage angeregt. Angreifenden werden deutliche Grenzen gesetzt, sodass ein Dialog wieder denkbar wird. In einem Online-Training lernen Interessierte, wie sie auf Hasskommentare reagieren können. Die Trainierten bilden dann eine Community und können einen Alarm auslösen. Der Alarm wird geprüft, weitergeleitet und mit 5 Rückmeldungen wird die LoveStorm-Aktion gestartet. Wer angegriffen wird, wird gestärkt. Wer zuschaut. Aber das ist kein Trollen und kein Dogpiling, niemals nicht. Ja, das ist vor allem gilt das dann auch für Beatrix von Anleitung, wenn die mal wieder irgendwas Dämliches tweetet und dann bei der tagelang die Pinnwand vollgeschissen wird? Leute. Vom LoveStorm geschützt? Leute, ich glaube, das ist die falsche Frage, okay? LoveStorm wird vom Staat gefördert und die haben nur einen Abonnenten. Das ist schon krass. Wir haben nur einen Subscriber. Das Video ist seit dem 10.11.2017 draußen. 3 Likes und 4 Dislikes. Und die wollen mir irgendwas aufzählen von hier, wir machen eine Initiative und beteiligt euch. Ja, cool. Ich frage mich, wie viel Geld die schon wieder bekommen haben. 50.000, 40.000, 80.000. Ja, aber in der Regel kriegen doch solche Organisationen so als Starterding zwischen 40.000 und 60.000 Euro. Ja, aber schau mal, die entscheidende Frage ist doch, ab wann gilt denn das? Weil Sascha Lobo hat uns doch vor gar nicht allzu langer Zeit noch gesagt, Shitstorms sind voll cool, um auf Sachen aufmerksam zu machen. Und das ist ja auch aber, einfach total wichtig. Ja, aber du musstest doch endlich lernen, wer die Guten sind. Die sind die Guten. Deswegen genau dürfen die Methoden verwenden und als Mob über Menschen herfallen und sie auseinandernehmen und bei ihrem Arbeitgeber anrufen und sie schämen und dafür sorgen, dass man ihren Ruf ruiniert, weil das sind die Guten. Und wenn du dann noch vom Staat Geld bekommst, um für die Liebe zu kämpfen, dann sind es die Doppelplusguten. Und du bist einer von den schlechten Menschen, weil du sagst, dass es nicht gut ist, wenn da Mobs rumlaufen. Also, aber das sind die Guten. Darum geht's. Also, das darfst du nicht vergessen. Ja, du kannst dich halt auch wirklich da mal melden bei denen, so ein Formular ausfüllen und dann gibt es ein Online-Seminar, wo du dich dann beteiligst und du wirst aufgeklärt, was hast es und was nicht und dann bist du hier dabei und so. Und mir wurde halt diese Seite dann gezeigt von einem Twitter-Nutzer, der dann meinte, hier, guck mal, wäre das nicht mal was Interessantes für dich. Ja, da denke ich mir so, ja, Leute, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, das ist so Gedöns, ich weiß auch nicht. Ich habe mich da direkt erinnert an an dieses Projekt Hardmob von Randy Lee Harper aus GMAG-Zeiten, was ja sogar Anne Witzorek auf der Republika damals beworben hat und gemeint hat, hier, die könnten noch Geld gebrauchen und so. Wisst ihr was, wenn wir hier Projekte bewerben, ja, hier, es gibt so eine Webseite, die habe ich erstellt gehabt mit der wunderschönen Hilfe von Weltraumaffen. Ja, das ist so That Safe Space, ja, da könnt ihr Aussagen draufpacken und dann bewerten lassen, nach ob ihr zustimmt, ja oder nein, ob sie beleidigend sind, ja oder nein, ob da bestraft werden soll, ja oder nein, und welche Art von Strafe, ja. Das ist ein Ding, was halt nicht irgendwie vom Staat finanziert wird, ja, aber das hat halt schon irgendwie mehr Sinn, so wie ich halt fühle, als sämtliche solche Aktionen, ja. Die sind in einem Monat, sind die einfach total nutzlos, ja. Da wird keiner sich dran beteiligen. Ja, oder zumindest dann wieder die alten Leute, die man eh alle schon kennt. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, der Björn Höcke, der hat doch auch gerade wieder einen Shitstorm am Hals, weil er ja irgendwie gesagt hat, so ein bisschen durch die Blume, wenn die AfD die Macht hat, dann wird erstmal der Bosporus entislamisiert. Vielleicht kann man dem ja auch mal so einen kleinen Love-Storm zugutekommen lassen, dass der da jetzt nicht so gemobbt wird. Ja, damit die Debatte wieder hergestellt wird. Ne? Ja, natürlich. Na klar. Ja, das, die beteiligen sich auch an dem Safer Internet Day. Das ist eigentlich auch schon eine ältere Geschichte, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Und auch diese Initiative ClickSafe, die ist auch damals, als die Twitter seinen Trust and Safety Council aufgezogen hat, ist die schon sehr stark in den Fokus gerückt. Weil auch diverse Organisationen, die da mit in diesem Trust and Safety Council sitzen, sich an diesem Safer Internet Day auch beteiligen. Das ist halt immer alles, immer dieselben Gruppen, die sowas machen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist das so ein Ding, was wir halt die ganze Zeit jetzt beobachten, ist einfach nur Geldwascherei, weißt du? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will dir nichts unterstellen, aber für wen ist das gemacht? Welche Erfolge haben die damit erzielt? So, wir haben doch schon irgendwie die ganze Zeit so irgendwie Initiativen und Aktionen, da werden Twitter-Accounts erstellt, YouTube-Accounts erstellt, Videos hochgeladen, irgendjemand macht da was, aber nichts kommt bei rum. Keine Ahnung. Ja, und hier haben wir halt auch alle dabei, ne? Bundeszentrale für politische Bildung, Familienministerium, Comic-Con, toll. Deutscher Kinderschutzbund, die Medienanstalten. Courage. Verband der Internetwirtschaft. Evangelische Kirche in Deutschland. Toll. Ja. Ja, keine Ahnung, Mann. Das ist so seltsam. Ich mag's wirklich nicht. Ja, das ist halt echt. Wie gesagt, macht irgendwie. Und iRights.info, das war diese Webseite, wo Laser-Uschi damals ihren Anti-Gamergate-Artikel schreiben durfte. Finde ich klasse. Damit der Hass nicht siegt. Aus Gründen. Ja, keine Ahnung. Ja, Hass ist keine Jugendschutz, Meinung. Jugendschutznet, das sind die, auf die sich diese Einschätzung von der Bundesregierung stützt, dass Facebook zu wenig gegen Hate im Internet macht. Die hatten ja weißt du, das sind immer wieder dieselben Leute. Das sind immer wieder dieselben Kreise, die hatten halt irgendwie behauptet, dass nur so und so viel von den Sachen, die sie gemeldet haben, auch runtergenommen wurden. Und das wurde dann von der Bundesregierung, daraus wurde dann gemacht, die nehmen zu wenig runter. Das ist ein Fakt. Punkt. Also, wo ich dieses U-Port da gerade sehe, da steht ja, auf U-Port helfen sich gegenseitig, wenn sie Probleme im und mit dem Web haben, ob Cybermobbing, Abzocke oder Technik. Zu all diesen Themen, bla bla bla bla. Ja, also Abzocke und Technik ist ja eine gute Sache. Wenn man zum Beispiel ein Problem mit einem Produkt hat und dann einen Shitstorm auflöst und sich dann mit anderen Kunden zusammentut und dann gegen ein Unternehmen wettert, um da was zu verändern, ist das ja eine Sache. Bei Politikern sehe ich es tatsächlich sogar ähnlich. Aber bei Privatpersonen ist es halt was ganz anderes. Das, was wir vorhin gesehen haben, also ich bin immer noch ganz verdattert, weil das ist ja an sich wirklich, man sucht sich ein Ziel, dann 5 Leute müssen zustimmen und dann beginnt der massive Angriff auf dieses Ziel. Ja. Das ist doch die Schematik, wenn ich sie richtig verstanden habe. Genau, das hast du ganz richtig verstanden. Das kann doch gar nicht legal sein. Also ich muss aber auch mal dazu sagen, ne, auch Shitstorms gegen Firmen, da sitzen meistens in diesen Beschwerdestellen richtig arme Schweine, die den ganzen Kack dann ausbaden müssen. Also von mir mal die Bitte an jeden, wenn ihr euch irgendwo bei einer Firma beschweren wollt, lasst das nicht an den armen Säuen aus, die für einen Hungerlohn da in irgendwelchen Beschwerdezentren sitzen. Das sind die allerletzten, die es ändern können. Und das sind die, die am härtesten Volley genommen werden, wenn irgendwas los ist. Genau, seid nett zu denen und seid in der Kritik besonders komplizierter und intellektuell, weil dann müssen die mehr Leute anstellen und die besser bezahlen. Ja. Nee, seid einfach generell nett zu Leuten im Dienstleistungsgewerbe, solange sie nett zu euch sind. Ja, das darfst du jetzt nicht sagen. Dann habe ich auf jeden Fall wieder einen Grund, nicht nett zu denen zu sein. Weil da kannst du von ausgehen, dass das an vielen Stellen... Also ich erinnere mich da noch an Gamergate-Zeiten, das war ja eigentlich auch Konsumentending, so wir beschweren uns darüber, dass wir hier verarscht werden. Ja, ja, aber das U-Port hatten wir auf jeden Fall auch irgendwann schon mal dabei, da erinnere ich mich noch dran. Die hatten wir uns auch schon mal angeguckt. Also sich zu organisieren, um irgendwelche Anliegen gegen Unternehmen oder gegen die Politik irgendwie vorzubringen, ist eine Sache, aber Privatpersonen, das ist ein ganz anderer Anliegen. Ja. Oh, die No-Hate-Speech-Movement. Ja, No-Hate-Speech-Movement, Alter. Find ich haben doch so ein PDF rausgehauen. Die haben so ein PDF rausgehauen gehabt, wo drin stand, was Hate-Speech ist, und da standen so Beispiele drin, wie zu fragen, was wie es um dich und deine Zukunft steht, schon Hate Speech, so wie kannst du nur, hallo, es geht um andere Menschen und die sind schwarz und du bist es nicht und die sind anders und du kümmerst dich um dich, weil du bist so ein Dämon, kümmere dich mal um die, ja, los jetzt. Keine Ahnung, Alter. Schlimm. Diese ganzen Leute haben wirklich echt das Gefühl, sie würden damit was erreichen, während wir hier da sitzen, irgendwie Abonnenten dazu bekommen, Zuschauer haben, Kritik bekommen und dann noch weitermachen und irgendwie nicht vom Staat finanziert sind, nicht von der EU finanziert sind, Alter. Ich verstehe das. Also Verbraucherschutz ist immer gut und muss gestärkt werden, aber mir kommt es auch ein bisschen so vor, als ob hier das Thema des Verbraucherschutzes halt gehijackt wird, um andere Sachen zu transportieren. Das Problem ist doch auch, dass das so ähnlich ist wie bei einem Kontaktverbot. Also wenn du eine Person dazu aufforderst, dich nicht mehr zu kontaktieren. Die Menschen, die ein Kontaktverbot tatsächlich ernst nehmen, die sind ja selten das Problem, warum ein Kontaktverbot ausgestellt wird. Und wenn du dann mit einer Zivilcourage-Initiative ankommst und sagst, guck mal, der Hass im Netz, das ist blöd. Die Leute, die dir zuhören, sind eh nur die, die eh schon wenig schreiben. Und dann erreichst du wen? Also, so, ich weiß nicht. So. Apropos Hasssprache. Saudi-Arabien verteilt wahhabistisches Weltbild in seinen Textbüchern. Und da ist jetzt meine große Frage, Hassrede. Dürfen die Saudis das? Dürfen sie es nicht? Warum sollte man es ihnen verbieten? Also ist man pro, weiß ich, Dschihad, pro militanter Islam? Also wenn das nur im Text und Schrift ist, ist das Hassrede? Ist das Volksverhetzung? Dürfen die das nicht? Also da mal bitte am Kopf kratzen. So. Wir schreien immer für die Meinungsfreiheit. Wie weit fällt das unter Meinungsfreiheit? Also, kurze Frage, ist das, worauf bezieht sich der Text? Bezieht sich das auf Schulbücher oder allgemeine Bücher in Saudi-Arabien? Schulbücher. Oder geht es auch Schulbücher. Saudi-Arabien tut innerhalb seiner eigenen Gesellschaft in Schulbüchern, sagen wir mal, den streng konservativen Islam predigen, als auch außerhalb von Saudi-Arabien versuchen sie überall dort, wo sie Einfluss haben, Schulbücher zu verteilen, die ein eher dualistisches Schwarz-Weiß-Weltbild fördern. Also, ja, da muss man, muss man halt auch wirklich im Auge haben, was sie innerhalb von Saudi-Arabien machen. Also das ist ein ganzes Thema für sich. Aber die sponsern ja auch sehr viele Leute im Ausland und auch schulische Initiativen. Und wenn da solche Inhalte drin sind, dann sollte man da auch ein Auge drauf haben, auf jeden Fall. Ja, einen Club der Vernunft gibt es nicht. Wenn es ihn doch geben sollte, lest den Artikel. Wenn ihr wollt, dass es ihn gibt. Worum geht's? So. Ich wollte nur darauf hinweisen, auf den Artikel. Das ist der zigste Artikel darüber, wie Sprechverbote halt an den Unis sich etablieren innerhalb der Anglosphäre und wie das auch nach Deutschland kommt. und ob man denn einen Club der Vernunft gründen kann, in dem freie Rede stattfindet. Weil es doch oftmals die Anmerkung im Raum steht, dass das ja alles nur Freaks aus den USA sind und so. Und das soziale Gerechtigkeitskriege in Deutschland, dass es die ja hier gar nicht gibt. Also, ja. Viele Leute, die in Amerika studieren, kommen ja auch wieder nach Deutschland. Und, nein, das ist noch nie passiert. Nein, das ist noch nie passiert. Gerade im Journalismus ist es auch eine Sache, wir hatten ja vorhin den Artikel mit der Dame bei den Grünen, und dass die Leute sich für bestimmte politische Parteien oder Positionen vereinnahmen und aktiv halt sich auch benutzen lassen von den Medien. Das ist halt eine Sache, die ist Mitte 2006 besonders stark aufgekommen. Da habe ich vor kurzem ein Interview mit Matt Taibbi drüber gehört. Ich weiß nicht, es ist ein recht bekannter Journalist, ein Amerikaner. Und der hat das halt genau beschrieben, wie es halt in Journalistenkreisen so war, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt die Objektivität zurückstecken, wir haben ein höheres Ziel, wir müssen gucken, wie die Geschichtsbücher unsere Handlungen hier bewerten und wir haben eine starke Rolle zu spielen. Und jeder, der sich halt nicht so dran gehalten hat, wie beispielsweise Glenn Greenwald, wurde dann halt immer ein bisschen zur Seite gedrängt. Und das ist halt auch ein Trend, der von Amerika nach Deutschland rübergeschwappt ist, so wie ich das sehe. Jein, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir das hier noch auch schon hatten, schon länger. Also speziell im Journalismus. Das ist ein zusätzlicher Trend, sagen wir so. Ja, dieses hier, es geht auf jeden Fall um Frauen in Technikfächern, aber ich konnte es mir nicht durchlesen, das hatte auch Maß eingereicht. Hattest du schon Zeit, Bryce, da mal reinzugucken? Ansonsten kommst du nur in die Quelle. Nee, leider nicht. Habe ich auch nur am Rande mitbekommen. Aber wie viele Seiten sind es denn? Das sind schon ein paar. 26. Ich hoffe, dass 26 Seiten darüber, wie Bowling-Shots aussehen müssen, wenn man eine Probe, also eine Sonde auf einem Meteoriten landet, oder? Wahrscheinlich. Und auf jeden Fall ganz unten war hier Northrop Grumman. Das ist doch eine Rüstungsfirma, oder? Ja, und Teile halt für Weltraum, also für Space Shuttle haben die ja nicht mehr. Was haben die überhaupt noch für Raketen? Die schießen nur noch Satelliten hoch, oder? Sonst machen die Amerikaner ja gar nichts mehr, die NASA. Aber es ist ja nicht nur Space, sondern auch Luftfahrt, theoretisch. Ja, hier lese ich nur die Rolle von Männern im die Rolle von Frauen stärken irgendwie. Ist auch wieder gut. Wir stellen Ansprüche. Sieht auf jeden Fall bunt aus, ja. Männer, ändert euch mal, dann geht es uns auch gut. Hier, die müssen hier mit der Gießkanne hier da an dem Baum dran stehen, dann wachsen auch die Frauen oben raus. Und weil die Frauen so unglaublich fähig sind und stark sind, brauchen sie aktive Hilfe, um Erfolg zu haben. Das ist so eine unglaublich herablassende Herangehensweise an das weibliche Geschlecht. Ich komme einfach nicht drauf klar. Die Frauen, die fähig sind, die kompetent sind, die haben Erfolg. Diejenigen, die nicht fähig sind und nicht kompetent sind, die haben keinen Erfolg. Warum sollte es keine kompetenten Frauen geben? Und warum muss man immer danach gucken, dass sie es schaffen, wenn sie denn so kompetent sind? Also nach meinem Erfolg hat niemand geguckt. Also vielleicht Familie, aber das war's dann auch. Also ich finde einfach dieses Mindset, irgendwo anzukommen und zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe und Unterstützung von jedem hier. Das ist so unglaublich infantil. Das ist eine Beleidigung an fähige Frauen. Die ist nur wieder also, Kulturen und Kulturen verbessern. Kultur, Diversität. Ja, Kultur, Diversität, Create a safe space for critical and open conversation of diversity, gender equality. Und Inklusion, ja. Ja, wenn toll. Du darfst, mach mal. Mich macht das einfach immer so wütend, weil es ist dasselbe Geschwätz, wie wenn du sagst, Frauen waren schon immer unterdrückt, erst seit kurzer Zeit haben sie Rechte. Das ist so unglaublich herablassend gegenüber Frauen. Ich denke nicht, dass Frauen machtlos waren vor 500 Jahren oder vor 200 Jahren. Das ist einfach eine Beleidigung. Also Es ist so, ja, die können nichts. Man hat sie immer unterdrückt, jetzt wurden sie freigelassen. Was für eine erbärmliche Geschichte ist das dann? Frauen waren immer schon stark, nicht schwach. Also, nee, also aber du sollst ja... Alle zwei Seiten ist da wohl so ein Strategies for Improvement. Also wenn du ein bisschen hochscrollst, Seite 17 und 15 sind auch noch welche, wenn ich das richtig gesehen habe. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Kein Ding. Nee, aber es ist halt dieser endlose feministische Narrativ. Du brauchst halt irgendwas, wo du dich dran klammern kannst, dass du dich als Opfer definieren kannst und dann kannst du... Apologize for what you've done. Was habe ich denn getan, bitte? Erklär's mir, was meine Ursünde ist. Geliebter Feminismus, bitte sag mir, warum meine Existenz unrein ist. Und wie ich zu betteln habe und welche Wörter ich benutzen muss, damit ich Abbitte vor dir leisten kann, damit ich wieder arbeiten darf. Bitte, lieber Feminismus, erklär mir das, wie und wo ich mich zu entschuldigen habe. Das lese ich da raus. Micro-Inequities. Oh mein Gott, Alter, das ist ein offizielles Dokument der NASA. Ja, und Lockheed Martin ist auch ein Rüstungsunternehmen. Also ich habe, der Mars hat das eingereicht mit dem Kommentar, dass sie das jetzt wohl auch umsetzen wollen. Ich habe das jetzt hier nirgendwo gelesen, nur dass es Vorschläge sind, aber vielleicht steht das hier irgendwo, dass es umgesetzt wird. Habe ich nur jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ja, aber ich dachte, dass nach dem Putsch von Trump in Amerika der Faschismus herrscht. Wie kommt jetzt die NASA dazu, sowas zu verabschieden? Jetzt bin ich aber verwirrt. Ja, die Medien haben mich doch gewarnt. Provide opportunities for women to network and collaborate with each other. Was soll das denn? Ja, Ebel, du weißt doch, wer die ersten Raketen für die NASA gebaut hat. Da. Ja. Das waren alles Schwarze. Die sind von ihren Thronen gestiegen und haben Raketen gebaut. Ja, und Werner von Braun. Ja, in der Briefklammer. Der durfte zugucken. Der hat das denen hinterher alles geklaut. Der hat denen die Technologie gestohlen und dann die Rakete gebaut. So. So ist es. Genau. Ja, auf jeden Fall, das ist ja auch so ein Ding, was man immer wieder liest. Ne? Zum einen beschweren sie sich natürlich darüber, dass es angeblich diese Boys Clubs gäbe, wo die Frauen ausgeschlossen sind. Und das nächste Ding, was sie dann fordern, ist Women's Clubs, wo die Männer ausgeschlossen sind. Interruptions. Create conscious work assignments for female leaders by allowing them to make appropriate decisions based on their management level and functional responsibility. Also kreiere bewusste Arbeitsanweisungen für weibliche Führungskräfte, die ihnen erlauben, ordentliche Entscheidungen in ihrem Management-Level zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Wer redet so? Also, ja, wenn du eine Abteilung leiten willst, musst du mehr arbeiten und musst du Führungsqualitäten haben. Und dann kannst du dich um andere Leute kümmern und sie zum Arbeiten antreiben. Und selber musst du noch mehr arbeiten, weil sonst... blöd wirkt, wenn du mit 30 Stunden das Büro verlässt und du vom Team möchtest, dass sie 50 Stunden arbeiten, um das Projekt fertig zu bekommen. Aber so ein Satz, also ich, es ist so Corporate Babble, das ist so eine eigene Sprache, die einfach nichts sagen, das ist so, maximieren wir die Gruppendynamiken für höheren Erfolg, so, hä, was, keine einzige Information. Aber jeder nickt und sagt, aha, ja, guter Punkt. Wir sollten die Synergien maximieren, um in der Totalität der 24-7-Gesellschaft die Firma so hinzubekommen, dass wir das schaffen. Es ist nichts steht hinter dieser Sprache. Da ist noch Blockchain und Cloud müssen noch mit rein. In den. Ja, Blockchain, Crowd und Paradigmenwechsel, das ist auch so ein tolles Wort. Genau. Wir brauchen jetzt endlich einen Paradigmenwechsel. Also wenn ich mir das angucke, fällt mir eine Sache ein. Die NASA steht ja in Amerika sehr stark in der Kritik, eben weil sie keine ordentlichen Weltraumprogramme mehr haben, was einfach so ist. Die schießen Satelliten hoch und machen militärische Sachen, sonst machen sie nichts Ordentliches. Das macht ja alles, machen ja private Firmen mittlerweile sehr effizient und sicher anscheinend. So. Und ich kann mich noch daran erinnern, der liebe Barack Obama, der wollte ja eine Mondbasis bauen. Das hatte der 2006, 2007, 2008, was auch immer. Wurde dann im Jahr 2010 eingestampft und die NASA hat gesagt, sie möchte da jetzt nicht so viele Ressourcen reinstecken, sondern sich um andere erfolgsversprechende Sachen kümmern. Ich hoffe mal nicht, dass sie damit das hier gemeint haben. Ja. Wenn sie nach 7 oder 8 Jahren mit sowas ankommen, anstatt mit einer, also wenn das die Alternative zur Mondbasis ist, also da hätte ich doch lieber gern die Mondbasis. Been used really against a lot of engineering education researchers to devalue our work. And it's even used within engineering. So for example, an engineer that uses less complex math in their work is seen as being less rigorous than someone who uses more complex math. And my question is, why do we use that as the measure of the value of our work? Because if we looked at, say, social value, what's the impact of an engineer's work on saving lives, for example, we might come up with a really different prioritization of work in engineering. And then in engineering education, what I think's happened is that because of that devaluing, we've said, oh, we're going to talk about rigorous engineering education research, but I wonder about who's being excluded when we say that. Because oftentimes the people that are doing the research that has, say, higher social value, and your sort of arbiter of the value is not how much math you have in it, it's are you making a difference? The people that are doing those kinds of work are often people of color, women, and you know, also white men, but people from working class backgrounds, disabled people, often care about a different set of hierarchical problems than just what has the most interesting math in it. Ja. Das kann man eigentlich fast so stehen lassen. Also, was soll man dazu noch sagen zu so einer Aussage? Vielleicht noch mal ein bisschen für die Leute, denen das Englische nicht so drin ist. Es geht quasi darum, dass man sagt, irgendwie, wir bewerten ja die Ingenieursleistungen darüber, wie schwierig die Mathematik irgendwie ist. Aber warum bewerten wir es nicht nach anderen Sachen, wie viel das irgendwie für das Leben der Menschen irgendwie bringt? Und dann sie argumentiert in die Richtung, dass prinzipiell bei Ingenieursleistungen es nicht wichtig ist, dass du die Formeln richtig machst, zum Beispiel beim Brückenbau. Es ist nicht wichtig, dass du das ordentlich ausgerechnet hast oder bei einer Wasseraufbereitungsanlage. Es ist auch nicht wichtig, dass der Prozess ordentlich vonstatten geht, sondern wenn du weniger komplizierte Formeln verwendest und du aber eine Frau von Farbe oder aus der Arbeiterklasse kommst oder eine Frau bist, dann ist es besser, dass es deine Formel auch gibt für die Gesellschaft, weil du auch der Gesellschaft was Gutes zurückgibst. Und die komplizierten Formeln sind schlecht und elitär und nicht gut. So jemanden sollte man so jemand ist kein Ingenieur, sondern halt ein Aktivist, der, ich weiß nicht, Menschen auf die Geduldsprobe stellen möchte. Und ja, sonst fällt mir da nicht viel ein. Also vielleicht so die grundlegenden Fundamente der westlichen Gesellschaft untergraben dadurch, dass man sagt, Mathe ist nicht inhärent richtig oder falsch, sondern es kommt auf deine Identität an, während du Mathe machst. Also so eine Art von Mensch, der nur eine identitäre Gruppe sieht, der du angehörst, die dann schützenswert ist. Und dann deine Fähigkeiten ganz egal sind, die du hast. Und dass nicht der Ingenieur, der hart gearbeitet hat, um seine komplizierte Formel hinzubekommen, nicht, dass der dann Anerkennung verdient, sondern du, weil du eine Frau bist und weniger Mathe gelernt hast. Das ist das, was sie will. Also da gibt es auch ein Wort dafür, was ich sonst gerne und oft verwende, aber ich sag's heute nicht. Da habt ihr es. Kulturmarxismus. Ja, noch so eine News. Oxford-Universität möchte man Frauen mehr Zeit geben, um die Prüfung zu bestehen. Weil man kompetent und fähig ist, braucht man das. Wegen Gründen, die man nur verstehen kann, wenn man Kulturmarxist ist. Ja. In dem Artikel geht es darum, also der ist schon älter, aber es geht darum, dass halt unsere Wirtschaft hauptsächlich durch weibliche Interessen ja, gesteuert ist und dass dieses ganze Geschwätz darum, dass, oh mein Gott, er raubt hier Kapitalismus, er zerstört die Erde und man kauft so viele unethische Produkte. Ja, hauptsächlich tun Frauen am Ende des Tages entscheiden, was gekauft wird. 70-80% der Verkaufsentscheidungen werden entweder direkt von den Frauen getroffen oder wenn sie ihr eigenes Budget nicht verwenden, können sie in der Regel ein Veto geben, was, wo man sich auch dran hält, oder sie erhalten das Geld von ihrem Partner. 70-80%. Das heißt, unsere gesamte Wirtschaft ist ja mit weiblichen Interessen durchzogen. Und wenn man dann sagt, der böse Kapitalismus, der macht alles kaputt. Ja, die bösen Frauen, die Dinge kaufen, die alles kaputt machen. Ja. Da gab es einen Kommentar zu unserem letzten Video drunter, dass du das halt nochmal konkretisieren solltest, ob es da um private Konsumentscheidungen geht oder auch unternehmerische Entscheidungen bei Firmen einkaufen, große Kontrakte und so. Kommt das da in dem Artikel auch vor oder geht es wirklich nur um den Privatkonsum? Privatentscheidung. Danke. Ja, das ist ein etwas lustiger Artikel. Franziskus bittet Journalisten um saubere Arbeit. Du kannst vielleicht ein bisschen runterscrollen. Da ist ein sehr schönes Zitat. Das kann ich jetzt spontan nicht aus dem Gedächtnis rezitieren. Ich kann das aus dem Gedächtnis rezitieren. Er hat gesagt, bitte macht sauberen Journalismus. Und wenn man mal was nicht so richtig hört, dann ist es auch vollkommen okay, mal den Ton in der Aufnahme lauter zu drehen. Ja, verfallt nicht in die Sünde der Kommunikation. Desinformation. Also nur einen Teil sagen, Verleumdung, die auf Sensationen aus ist, oder Diffamation, indem man alte, überholte Dinge heraussucht und sie wieder ans Licht bringt. Das sind schwere Sünden, die das Herz des Journalisten beschädigen und die Menschen beschädigen. Ja. Ja, ne? Das Wort zum Sonntag bei den Weltraumaffen. Also, da könnte man auch hingehen und zu McDonald's sagen, achtet mal darauf, dass ihr kalorienarmere Produkte verkauft. Ja, eben, also das Ganze wurde, da kamen auch die üblichen Verdächtigen natürlich sofort aus den Löchern gekrochen und haben darauf hingewiesen, dass diese Kirche ja auch so einiges an Quatsch natürlich verbreitet in ihrer gesamten Zeit, von dem sie nicht abrückt. So die alten Dinge, die man immer wieder herausholt. Aber naja. Ich fand das einfach interessant, wer denn noch Fernseh schaut und wie das vom Alter aufgebaut ist und warum ich vielleicht manchmal nicht mitkomme. Also. Ja, aber vielleicht haben sie ja deswegen den Ton lauter gedreht, weil die 62-Jährigen das einfach nicht mehr richtig hören können. Wahrscheinlich, aber ja, das Fernsehen will aussterben. Also selbst bei RTL 2 48 Jahre, das ist ja auch schon echt heftig. Mich hat es auch gewundert, dass es auch keinen Sender gibt, der zumindest versucht, so ein junges Konzept zu fahren oder so. Also, ja, weil du das vergessen kannst, diese On-Demand-Sachen. Also es wäre halt interessant zu wissen, wie der Altersdurchschnitt von den Leuten ist, die Inhalte von diesen Sendern gucken, aber halt online, On-Demand. Dabei da wirst du sicherlich eine ganz andere Demografie nochmal haben. Das stimmt. Weil da geht Wie ist es denn die Demografie hier bei den Weltraumaffen? Das hast du doch auch mal nachgeguckt. Nach Jahren wird das, glaube ich, nicht aufgeschlüsselt, aber wir haben fast nur männliche Zuschauer auf jeden Fall. Juhu! Ja. Also 8% weibliche Zuschauerschaft. Also. An dieser Stelle nochmal ein Gruß an die Damen vom Affenkränzchen. Hallo. Und die Nutzerin Isolde, die hatte den Kommentar mit den Konsumentscheidungen getroffen. Die hat auch angemerkt, dass sie auch mehr Frauen, also dass sie möchte, dass mehr Frauen präsent sind hier. Aber gut. Tja. Das Affenkränzchen ist ein sehr schöner Podcast, kann ich jedem empfehlen. Es sind sogar 9% weibliche Zuhörer. Gerade nachgeguckt. Die Säule hat es jetzt um eine erhöht. Ja, das lineare Fernsehen ist auf jeden Fall dem Untergang geweiht. Also mit Netflix und diesem Zeug sehen wir wirklich die Zukunft. Das wird sicherlich so sein, dass immer noch große Konzerne den meisten Inhalt produzieren, halt die Sachen, die richtig Geld kosten. Aber es wird halt nicht mehr linear geguckt, weil es ist auch jetzt schon nicht mehr so. Und wenn dann die Generation, die das gewohnt ist, dass sie sich die Sachen einfach ziehen kann, wann sie will, wenn die alt genug ist und die anderen weg sind, dann gibt es auch kein lineares Fernsehen mehr. Es ist viel zu teuer, es auszuliefern über Satelliten und so. Und ja, wobei es so ein bisschen nostalgisch, weißt du, so ein, zwei Sender oder so. Ich denke nicht, dass es komplett wegfallen wird, aber es wird 95% wird wegfallen, denke ich. Bibel TV kann bleiben. Ja. Wahrscheinlich. Das war von Price. Ja, das ist, den habe ich eingereicht. Spiel es am besten einfach mal kurz ab. Mit Dorn, das spricht für sich. Hello, I'm Dan Rather, hoping you'll join me Mondays at 5:30 Eastern for the news with Dan Rather at youtube.com/theyoungturks. Leck mich am Arsch. oh Gott. Oh nein. War nicht Dan Rather auch der von... Du musst ganz. Du hast es bis zum Ende gespielt? Nee. Kommt da noch was? spiel einfach mal bis zum Ende. The Young Turks? Really? Who would have thought it? Ja, der sagt es nämlich auch selber. Ja, Dan Rather, ich weiß nicht, ist eine sehr, sehr, sehr bekannte Persönlichkeit in Amerika, war halt ein News-Anchor. Das ist sowas wie hier aktuell der, ich weiß nicht, wer ist es gerade, Klaus Kleber? Ja, ich glaube, also, der hat die CBS-Abendnachrichten, moderiert. Und das war auf jeden Fall ganz lange das mit den höchsten Einschaltquoten. Und ja, war das? Der ist halt wirklich einer der großen Namen in Amerika. Da gibt es ja auch dieses Format 60 Minutes. Da ist er auch sehr stark involviert drin gewesen. Und das ist wirklich einer der sehr, sehr, sehr, sehr großen der Nachrichtenszene. Ja, und der ist jetzt bei The Young Turks. Und war nicht Dan Rather auch der damals von dem Kennedy-Attentat irgendwie berichtet hat? Der hat viele Sachen in seinem Leben gemacht. Also die ganzen spezifischen Sachen kriege ich nicht, aber der ist halt wirklich, Dan Rather ist super, super bekannter Journalist. Einer, also weiß jetzt nicht, ob der bekannt ist, aber einer von denen, und der ist jetzt da. Und ja, ich glaube, zu The Young Turks muss man nicht viel sagen. Ist ein Ungnade gefallen, damals auch, ne? Ich glaube, da ging es um irgendwelche Afghanistan-Irak-Kriegsgeschichten, aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Kannst du dich da noch dran erinnern? Weil irgendwas ist ja doch da mal gestolpert. Ach, ich würde da jetzt nur irgendwas durcheinander bringen. Ja, müssen wir nochmal gucken. Aber auf jeden Fall, ja, mit Young Turks, die kriegen ja auch Geld aus Saudi-Arabien. Ja, die kriegen generell sehr viel Geld. Die haben wohl ein sehr, sehr großes Budget dafür, dass sie halt eine YouTube- Aktion oder ja, sind. Ich glaube, Ewe hat recht, das war Katar, glaube ich, ja, so wie Al Jazeera. Ne? Weil die haben genau, ja über Al Jazeera. Die senden ja jetzt quasi auf dem alten Ding von Current TV, was hier der Dingenskirchen hier, wie heißt er, der ehemalige Vizepräsident Al Gore, der hat das ja irgendwie aufgezogen, hat die Sendelizenzen dann an Katar verkauft, und die machen da ja jetzt Al Jazeera auf Englisch. Und, das waren aber schon Young Turks, das waren die, wo nach der Trump-Wahl die eine Frau saß und sagte, sie kann Frauen nicht respektieren, die Trump gewählt haben, und das wäre der letzte Dreck für sie. Anna genau. Kasparian heißt sie. Ja, Anna Kasparian, das war auch die, die gemeint hat, I'm fucking better than you. Ja, und ich meine, der Cenk Uygur ist ja ein Meme für sich selber. Ja. Ich persönlich, right? Ich persönlich habe ja auch... Meme? Right? Right? Nein, der sagt da und right? Right? I'm a meme. Nee, mach weiter. Right? Ja gut, der ist halt sehr, also ich muss dazu sagen, der ist halt auch ein professioneller Journalist gewesen, der sich irgendwann selbstständig gemacht hat, und ich habe das sogar mitbekommen, ganz am Anfang, wo der ganz frisch war auf YouTube, und da war der halt, war gut und war unabhängig und alles Mögliche, es waren aber auch andere Zeiten. So, und mittlerweile hat er halt so ein richtig, also der hat da halt ein gutes Geschäft draus gemacht. Und von wem er jetzt Geld bekommt, ich gehe einfach mal davon aus, er nimmt von jedem Geld an, der ihm Geld anbietet. Und ja, The Young Turks, jetzt mit Dan Rather. Also entweder heißt das, dass die Young Turks jetzt noch größer werden und eine größere Medienreichweite bekommen, oder es heißt einfach nur, dass die Karriere von Dan Rather einfach so im Eimer ist. Und das, ich glaube, halt letzteres. Ja. Ja, also ich muss echt nochmal gucken, was das war. Was ihn da. Walter Cronkite ist ein anderer Name, den man vielleicht mal gehört hat im deutschsprachigen Raum, aber Dan Rather ist in der Liga. Ja, ja, ich glaube, der hat damals auch vom Fall der Berliner Mauer live berichtet. Also, der war schon ziemlich groß. Ja, das hier ist ein sehr interessanter Artikel aus Tichys Einblick. Wir hatten ja gerade, der Taximann hat schon so ein paar Andeutungen gemacht an Lauterdrehen und so. Und darum geht es ja auch, weil der Trump war ja in Davos und die wunderbare ARD, gut, jetzt sind die Bilder hier alle nicht drin, aber auf jeden Fall hat der Trump irgendwie gemeint, die hinterhältige, gemeine, bösartige, falsche Presse, und die ARD hat dann die Buhrufe irgendwie laut gedreht. Ja, die haben den Clip nachbearbeitet, wo man nur den Trump hat sprechen hören, damit man im Hintergrund ein Raunen und ein Buhen besser hören kann. Weil sie darin Qualitätsjournalismus sehen, wenn sie sagen, dass gefühlte Wahrheiten nicht wichtig sind, und wenn sich der Trump über eine Presse, die die falsche Information weitergibt, aufregt, dann ist es wichtig, dass man die gefühlte Wahrheit vom Publikum den Menschen nochmal so wiedergibt, dass man das editiert und nachbearbeitet, damit man seine Haltung im Endstadium zeigen kann. Das ist wichtig. Also, weil man objektiv, also, und Gründe. Weißt du? Da gibt es für mich dann aber, da ist auch da mittlerweile der Punkt erreicht, wo es halt einfach kein drumherum diskutieren mehr gibt. Das ist halt einfach, das ist schlicht und ergreifend, da wird Quellenmaterial so manipuliert, damit ein bestimmtes Bild entsteht. Da brauchen die mir auch nicht kommen mit, ja, wir wollten das ja nur, damit man sieht, was wir meinen. Nee. Es ist nicht das erste Mal, dass die Tagesschau beschissen hat. Es ist nicht das erste Mal, dass die Tagesschau mal mehr, mal weniger plump manipuliert. Ja. Und bestätige mich immer wieder in meiner Entscheidung, dass ich seit einigen Jahren ganz bewusst Tagesschau nicht mehr gucke, weil ich das nicht mehr tragbar finde, was aus diesem ehemals so großen und honorigen Sendungsformat geworden ist. Das macht mich wirklich traurig. Also als kleine Anekdote kurz anschieben. Warte, das große Sendeformat. Ich hätte gerne einen Beweis, einen Beleg und eine Quelle darauf. Also dafür, dass es vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren besser war. Na gut, die Qualitätsunterschiede, also vom Inhalt her kann man das bestimmt diskutieren, aber vom Stil her, wenn du dir die Tagesschau vor 20 Jahren anguckst oder irgendwelche Sachen noch von früher, es geht halt um eine gewisse Art des Respektes. Ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe auch nochmal den Artikel rausgesucht. Es geht um die New York Times, ja, und die New York Times ist halt so, alle orientieren sich an der New York Times, und da geht es halt wirklich um diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Journalismus, parteiischen Journalismus, ja, und das zeigt sich bei Trump. Trump ist wie der Lackmustest dafür, ja, weil selbst wenn er mal was Gutes machen würde, würde darüber nicht ordentlich berichtet werden, und das. Und die Leute sehen das als normal an, die das machen. Man sieht vielleicht auch im nächsten, vielleicht kommt der Tweet gleich auch noch, die haben ja auf Twitter das sehr offensiv, eigentlich schon peinlich offensiv propagiert. Das ist, ja, wir haben das mit voller Absicht gemacht und wir stehen dazu. Und nicht mal so, ja, okay, es war die Meinung, wir haben es vielleicht ein bisschen zu stark gemacht. Nein, die stehen da voll dazu. Ja, aber sie stehen natürlich nicht dazu, dass sie irgendwie den Trump damit schaden wollen, sondern sie stehen halt dazu, dass sie es lauter gedreht haben, weil sie es verdeutlichen wollten, dass da gebuht wurde. Aber ja, aber ich denke halt, die Geschichte wird ihnen recht geben. Es ist ja, ich will aber auch nochmal kurz anmerken. Also ich packe den Artikel auf jeden Fall in die Shownotes und tue den jetzt auch nochmal in den Chat, weil ich, das ist... Das ist eigentlich spannend, auch eigentlich... die Schuppen vor den Augen gefallen. So. Du kannst jeden Sonntag in einem der dritten Programme, ich weiß gerade nicht in welchem, in einem der dritten Programme läuft Sonntag nachts, ich glaube irgendwann um 23 Uhr, Tagesschau von vor 20 Jahren. Guck dir einfach mal eine Tagesschau-Episode von damals an und von heute und du wirst, der wird dir so ins Auge springen, der Unterschied. Ich kann mich daran erinnern, so kleine Anekdote vom jungen Taksim. Als wir damals bei uns zu Hause zusammen die Tagesschau geguckt haben und ich fast gekotzt hätte vor Langeweile, weil die Tagesschau damals nichts anderes war als furztrocken und nüchtern Zahlen und Daten aneinandergereiht. Ne? Und diesen ganzen Scheiß, den du heute hast mit irgendwelchen persönlichen Kommentaren, dass das Ganze in den sozialen Medien noch mit aufbereitet wird, dass dass diese ganze tendenziöse Schiene und so weiter und so fort. Mach's mal. Schleichwerbung. Setz dich einfach mal nachher, google das mal, wo das kommt. Ja. Das kann man auch im Internet gucken. Wir haben das auch schon ein paar Mal eingeblendet gehabt. So, guck dir mal alte Tagesschau-Episoden an. Ich kann mich noch erinnern, als ich groß geworden bin, da hieß das bei uns auch nicht Tagesschau, sondern waren das die Nachrichten. Mit Betonung auf die. Da gab es nämlich keine anderen, die du ernst genommen hast. Da hast du die fucking Tagesschau geguckt, abends 20 Uhr und danach wusstest du grob, was in der Welt los ist. Heute weiß ich, wie sich die Redakteure fühlen. Ja, also um nochmal jetzt zu diesem Beitrag zu kommen, die Sache mit dem Trump-Ding fand ich hier auch eigentlich gar nicht so interessant, wie das, was er hier schreibt. Nämlich hat er sich damals beim Presserat beschwert über diesen wirklich grauenvollen Artikel, im Spiegel, da hatten wir damals auch drüber berichtet, wo da der Spiegel irgendwie versucht hat, den Dave Rubin, der hat ja auch einen YouTube-Kanal, das wo immer dieses Guys-Meme da geprägt hat, wo alle möglichen Leute dazu Wort kommen lässt, unter anderem halt auch irgendwelche Konservativen und wo der den da halt versucht hat, zu dieser Alt-Right dazu zu packen, obwohl er selber da hingefahren ist und sich mit dem unterhalten hat. Eine Frechheit sondergleichen. Und man muss dazu sagen, Dave Rubin ist wirklich ein sehr angenehmer, ruhiger, schon fast weichgespülter Typ. Ja, eben. Aber schon also ich an dem zu kritisieren habe, ist nur, dass er häufig halt die Leute wirklich einfach nur reden lässt, wo ich mir auch mal wünschen würde, dass man so ein bisschen nachbohrt, ne? Weil die ja nicht nur irgendwie gutes Zeug da irgendwie erzählen. Also überhaupt nicht, dass er irgendwie ein Extremist wäre in irgendeiner Art und Weise. Also eher ist er mir noch zu persönlich irgendwie unterwegs. Ne? Und aber dieser Artikel war einfach eine unterste Schublade. Und da hat er sich hier halt, also der Autor von diesem Artikel, jetzt hier von Tichys Einblick, hat sich beim Presserat beschwert wegen diesem Artikel. Und der Presserat hat sich dann irgendwie nur darüber ausgelassen, dass sie ihn halt irgendwie gegoogelt haben und gesehen haben, dass er halt Autor bei Tichys Einblick ist. Und das ist dann quasi so der Beweis für seine Geisteshaltung, wie es dann da in dem Antwort auf die Beschwerde heißt. Und deswegen haben die sich dann da nicht weiter mit befasst irgendwie. Dann war das alles okay, weil ja auch irgendwie dieser Begriff Alt-Right irgendwie zu schwammig wäre, haben sie gemeint. Und deswegen ist das ja nicht diffamierend. Da kann man ja dann jeden auch da schön dazu zählen. So. Und das ist Presserat in Deutschland so. Ja, es wird einfach wirklich gesagt, das ist in Ordnung so, weil man sich im Auftrag etwas Größeren sieht und sich deswegen dieser Seite verschrieben hat. Ja, also es ist das gleiche wiederkehrende Muster, was aus, also tut mir leid, wenn ich das immer wieder erwähne, aber dieser eine New York Times Artikel, da kommt das, das scheinen alle total verinnerlicht zu haben und machen das jetzt so. Ja. Ja, Journalismus mit Haltung. Ja, aber ich finde das unglaublich, dass so ein Gremium sich da irgendwie mehr damit befasst, wer derjenige ist, der diese Beschwerde eingereicht hat, als damit, was Gegenstand dieser Beschwerde ist. Tja. Ja, und das war nochmal das Ding hier von der Tagesschau. Mann, nee, das ist echt dämlich. Und dann, ja, genau. Wir haben den Ton am Ende tatsächlich etwas lauter gemacht, damit man die Buhrufe hört. Nur so können wir widerspiegeln, was unsere Korrespondenten berichtet haben. Das Mikrofon im Raum hat vor allem Trump aufgezeichnet und nur wenig von der Atmosphäre im Saal. Mich interessiert die Atmosphäre im Saal nicht. Ihr seid Reporter, ihr sollt für mich berichten. Mich interessieren eure Gefühle nicht. Ich möchte, dass ihr mir Informationen zutragen tut. Akkurate Informationen. Deine Meinung zu dem Thema interessiert mich nicht. Nicht im geringsten. Ja, deswegen außerdem, interessiert mich dann Braunen auch nicht. Wenn das so bescheuert ist, als Trump irgendwie zu sagen, was Trump nun mal sagt, warum reicht das dann nicht einfach, das zu zeigen, was Trump sagt? Ja. Es reicht, es muss noch verstärkt werden. Also rein vom technischen Aspekt ist es halt so, du hast einmal einerseits das Mikrofon vom Sprecher und dann hast du ein zusätzliches Raummikrofon und die haben wohl, also das ist nicht so, dass sie den Ton später irgendwie in einem Programm wegeditiert hätten, sondern die haben tatsächlich einfach den Ton von dem anderen Mikrofon dazu getan, was einfach wirklich nicht notwendig ist. Also wenn sie es bei allen Reaktionen gemacht hätten, bei Applaus, bei Zwischenrufen oder sowas, könnte man ja noch eine gewisse Konsistenz unterstellen. Aber das war halt wirklich nur für den dramatischen Effekt bei dem einen Soundbite, was er dann später an den Nachrichten bringt. Wir werden die Szene später auch nochmal kurz sehen. Dann könnt ihr ja gucken, wie laut die Buhrufe waren. Weil ich kann dazu sagen, man hat sie waren vernehmlich, man hat sie vom Mikrofon gehört, was der Trump selber anhatte. Und wenn das dann übertragen wird, ist es auch legitim, weil das ist Teil der Bühnenatmosphäre, aber das Mikrofon umzuschalten dafür. Und noch was, wenn die das so offensiv propagieren, stelle ich mir auch die Frage, Achtung Aluhut, wenn die da nichts mitfinden, ist das eine normale Methode, die die immer so machen? Ja, genau. Aber also wie viel Verarsche ist denn noch mit dabei, dass du es gar nicht mitkriegst? Mhm. Also ich meine, dass die Tagesschau gerne mal Archivbilder benutzt, ohne das zu kennzeichnen, das ist ja mittlerweile bekannt. Also das ist ja quasi so der älteste Hut, den es da gibt. Ne? Dass dann da aus irgendwelchen Konfliktherden auf einmal völlig andere Bilder benutzt werden und so weiter. Und ja, so ist okay. Lass uns das Thema mal langsam abhaken. Also was ist denn hiermit? Das war von Ewe, glaube ich. Ich habe gerade schon gesprochen, aber ich habe mich gemutet, weil ich ein geistiger Überflieger sondersgleichen bin. Show us the way, Abel. Genau. In diesem Tweet geht es darum, dass halt Razer eine PC-Peripherie-Herstellungsfirma, also Maus und Tastatur und Kopfhörer, dass die einen Meme retweetet haben. Und manche Leute sagen, dass das Meme rassistisch ist und dann haben sie sich daraufhin entschuldigt. Also. Und das Meme ist aber eher unschuldig. Es kommt aus einem Actionfilm aus Uganda, Who Killed Captain Alex? Und ja, das ist irgendwie jetzt pfui pfui. Also, das ist auch nicht so, dass jetzt in dem Meme irgendwie jemand sagt, you know, German women are funny. When you try to kiss them, they scream. But if you hug them tightly, they stop screaming. Also, nicht sowas oder so, sondern es ist einfach nur ein lustiges Meme. Keine Ahnung, das ist nicht böse gemeint und das ist aus dem Film, der jetzt durch dieses virale Meme kann jetzt ein Typ aus Uganda seine Miete bezahlen und irgendwelchen Leuten gefällt es nicht, die für den Antirassismus kämpfen, also weil der Typ in Uganda bitte keinen weiteren Film machen soll oder so. Diesen Tweet finde ich deswegen wollen sie das Meme bieten. Wir werden also, uns in Zukunft... Captain Alex kam jetzt ja schon zweimal vor, das ist ein Actionfilm, der in Uganda produziert wurde und gilt als der bekannteste Actionfilm aus Uganda. Super. Ja, man kennt so viele aus Uganda, aber das ist der bekannteste. Ja, also auch wieder dieses von wegen, ja, in der Zukunft und werden wir uns besser damit befassen, was mit den Memes los ist. Und wir danken allen, die es uns gesagt haben. Ja, schade, aber ja. Das war voll. Mensch, das sieht ja nach einer ganz schönen Meute aus. Ja. Tja, ja, da in Davos, da geht's ab. Da ist das Weltwirtschaftsforum, also das Weltökonomische Forum, World Economic Forum. Und da treffen sich also im Endeffekt, um es kurz zu machen, es ist eine Wirtschaftsveranstaltung hauptsächlich, wie der Name schon sagt. Wenn Politiker da hinfahren, geht es im Endeffekt nur darum, dass die Deals für ihr Gefolge machen. Und Ja, die Protester, die sind immer dort, wenn man das, wie man es an den Bildern sieht, es sind nicht nur Sachen gegen Trump, ja, wenn man sieht, Demonstrators target Trump in Davos. Ja, es ist aber nicht nur ein Anti-Trump-Protest, sondern es ist einfach das übliche Anti-Globalisierung, Anti-Kapitalismus. Ja, ich habe auch gerade schon Antifa-Fahne und ein T-Shirt mit kein Wort, kein Mensch ist illegal gesehen. Ne? Ja, ich habe verschiedene Berichterstattungen gesehen, wo es halt hieß, ja, einerseits hatte ich eine gesehen, dass sich Leute beschwert hätten, dass sie nicht protestieren Investment dürften. And capital. Wenn ich diese Bilder gesehen habe, kann das ja anscheinend nicht so sein, aber die Soundbites gehen auf jeden Fall rum. So. In this current environment, to finance risks and big innovations and in order to finance our champions. By decreasing our corporate taxes, and we passed the law in order to decrease till 25% corporate tax, we were at 33% to be fair. And we will have a unique tax, 30% only, all in all, which will make us very competitive. And by reducing the cost of workforce and capital, we've reinforced France's attractiveness. And this is, for me, one of the key ambitions we should have, to attract foreign capital in such a model. Ja, klingt gut. Jetzt kommt noch was. Thanks to the Make Our Planet Great Again program, with, I mean, hundreds of projects now arriving in France. So, jetzt kannst du mal kurz Pause machen, weil da kommt direkt das nächste. Dann sage ich kurz ein paar Worte einleiten dazu. Wir sehen hier Frankreichs Präsident Macron. Der ist ja relativ frisch gewählt auch noch. Wenn man sich den Clip anhört, er gibt im Endeffekt nur einen Standbericht. Wie sieht's aus in Frankreich? Was will er machen? Was hat er gemacht? Und wenn man sich das so anhört, das habe ich absichtlich ein bisschen so zusammengeschnitten. Allerdings habe ich die zeitliche Reihenfolge nicht verändert. Hast du auch das Buhn laut gemacht? Bitte? Hast du das Buhn auch laut gemacht? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ich mache weiter. Sprich weiter. Ja, der Macron sagt im Endeffekt, ja, ich reduziere die Unternehmenssteuern, ich will mehr Investment nach Frankreich holen und wir wollen Frankreich wieder stark machen. Und am Ende sagt er, ja, make the world great again. Also im Endeffekt sagt er mehr oder weniger nur das Gleiche, was Donald Trump sagt, für Amerika, nur er sagt es für Frankreich. Natürlich, da geht es nur um die wirtschaftlichen Sachen, da geht es jetzt noch nicht um irgendwelche EU-Sachen oder irgendwelche gesellschaftspolitischen Sachen, da geht es wirklich rein um die Wirtschaftssachen. Allerdings, wenn wir zum nächsten Clip jetzt übergehen. Ja, also ich fand es vor allen Dingen interessant, dass er jetzt sagt, so ja, wir haben die Arbeit in Frankreich günstiger gemacht. Oh ja, da kommt jetzt noch was. New Safety Nets is absolutely key to protect people. But you need more flexible structures and rules in order to facilitate this change, in order basically to help the different companies. That's why we passed a very important reform of our labor market. I mean, with the main philosophy in a nutshell is to realign France on Germany and Northern Europe. So, jetzt nochmal Pause, bitte. Hier geht es genau um das, was du gesagt hast. Es geht um den Arbeitsmarkt. Weil wenn man sich den französischen Arbeitsmarkt anguckt, verglichen mit dem deutschen Arbeitsmarkt, sind die Arbeitsbedingungen in Frankreich einfach besser, was das Sozialsystem angeht, was Renteneintrittsalter angeht und andere Sachen. Und das ist einfach eine Belastung, wenn man mit Deutschland in Konkurrenz steht in einem einheitlichen Wirtschaftsraum. Und das ist halt immer, in Frankreich sind Gewerkschaften viel stärker als in Deutschland noch und der ganze soziale Gedanke wird halt noch viel mehr gelebt als in Deutschland, sage ich jetzt mal. Und was er jetzt im Endeffekt macht, ist, er hat gesagt, ich treffe die Entscheidung und gehe den Weg von Frau Merkel, was den Arbeitsmarkt angeht. Und das heißt, dass Frankreich jetzt wohl quasi ihre eigene Hartz-IV-Reform bekommen wird. Ja, dann kannst du dir schon mal überlegen, wer da beim nächsten Mal Präsident wird. Der Grund, warum Macron überhaupt Präsident ist, nur mal ganz kurz angedeutet, weil das ist auch ein Riesenthema für sich. In Frankreich herrscht die Angst vor Marine Le Pen, die halt als Rechtspopulistin, Rechtsnationalistin, was auch immer gilt. Und die muss mit allen Mitteln verhindert werden. Das ist ja ein Muster, was man in Europa sich in verschiedenen Ländern sich wiederholen sieht. Denken wir an Österreich beispielsweise. Und im Endeffekt haben sich alle hinter den Macron gestellt und haben die alten Volksparteien mehr oder weniger links liegen lassen. Und deswegen ist der Macron jetzt auch mit einer gewissen Machtfülle ausgestattet. Allerdings nicht mit einer institutionellen. Er ist im Endeffekt auf die Zusammenarbeit der anderen Parteien, der alten Politiker noch angewiesen. Aber trotzdem hat er halt jetzt schon einige Veränderungen in Frankreich anstoßen können, die andere Leute nicht hätten anstoßen können, wenn diese Gefahr, in Anführungszeichen, von rechts nicht dort gewesen wäre. Und jetzt stellt sich Emmanuel Macron ja auch an, in Europa eine führende Rolle zu übernehmen, die ja in den letzten Jahren die Frau Merkel übernommen hat. Aber dazu kommt gleich noch mehr. Very concrete measures in order to fuel this change of mindset. And the effect is that during the last 6 months, we reduced like crazy the number of new regulations and we reduce the number of bureaucratic approach, and we are passing a law to totally change the relationship between administration and entrepreneurs and people. Ja, und hier hört man im Endeffekt wieder genau das Gleiche, was Trump eigentlich auch sagt. We have to guarantee. Es geht nur um die Wirtschaftssachen. Dazu halt nochmal der Hintergrund, wenn Staatschefs dorthin fahren, fahren sie mit dem Gedanken im Hinterkopf hin, Geschäft ins Land holen. Und deswegen wird natürlich am Anfang immer sehr stark betont, wir haben Steuern gesenkt, wir machen Sachen besser für Unternehmen. Stability for people, entrepreneurs, citizens, investors. All the reforms I mentioned about taxes and simplification, we passed them. And we voted a 5-year strategy in terms of taxes. That's brand new. Das finde ich persönlich ein bisschen seltsam. Ein 5-Jahres-Plan, das ist ganz neu, gab es noch nie, ne? It's too easy to come and to say to you, I've changed this year my taxes and the year after totally change the rules because unpredictability is absolutely counterproductive. Also wenn die Politik dauernd die Regeln verändert, die steuerlichen Regeln und die regulatorischen Regeln, dann ist es kompliziert für Unternehmen. Warum sollte man das machen? Also er macht hier im Endeffekt ein Argument für eine, er sagt im Endeffekt, wir haben die Regeln jetzt beschlossen. Und ich werde jetzt nicht verändern. Und was jetzt, glaube ich, am Schluss noch kommt, ist im Endeffekt sein Gelöbnis. Ich gelobe hiermit, ich werde jetzt die nächsten 5 Jahre nichts ändern. That's for the 5 years to come. That's a strategy and it will not change. That's my personal commitment and the commitment of the whole government. So, also da hört man, das gefällt den Leuten, den Wirtschaftsleuten im Saal. Wir machen einen 5-Jahres-Plan und ändern die Sachen nicht. Fand ich eine sehr seltsame Stelle. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Gedanken zu? Das hört sich für mich sehr seltsam an. Ich finde 5-Jahres-Pläne gut. Ja, die Wahlperiode in Frankreich. Wir haben 5 Jahre statt 4, dachte ich. To believe that the core strategy for me for the coming years, and especially for this year, is to manage to deliver an actual refoundation of our Europe. In this current environment, Europe has a responsibility and a role to play vis-à-vis China and the US, of balance between these different values in Europe. You have a strong preference for freedom in the US. The approach of fairness is very different. You don't have the same approach of freedom in China. It's not a big discovery. So this synthesis, which is the core of our globalization and our multilateral approach, was made in Europe. And if we want to avoid this fragmentation of Europe, we need a stronger Europe. So, also Macron sagt hier im Endeffekt, Er will im Endeffekt die neue starke Rolle in Europa übernehmen, mit anderen Worten. Und er sieht Europa in der Rolle zwischen China und Amerika. Er sagt, Amerika ist sehr stark von dem Gedanken der Freiheit inspiriert. Europa ist stark von dem Gedanken der Fairness inspiriert. Da ist leider ein Fehler im Clip gewesen, das konnte ich leider nicht klippen. Und in China, ja gut, da macht er im Endeffekt einen abfälligen Witz drüber, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und er sieht halt, er meint halt, in Europa muss es halt eine neue Balance geben zwischen den Systemen von Amerika und China mit der europäischen Fairness irgendwie mit drin. Und die europäische Fairness muss international eine größere Rolle spielen. Was er im Endeffekt mit dieser Fairness Ja, was wolltest du sagen? Was er damit meint, das kommt jetzt als nächstes. Und er ist ja ein Franzose, deswegen hat er mitten in der Rede einfach aufgehört, Englisch zu sprechen und spricht jetzt auf Französisch und deswegen hört man einen Übersetzer nicht wohl. We haven't established an organization at the world level, which looks at all the changes that will be ushered in by artificial intelligence and big data. We have no common strategy. In Europe, we don't even have a strategy either. In the United States, there is a strategy which is to allow the private sector to do whatever it wants. Now, I don't want to paint too bleak a picture, but I think that we're encouraging technological change. But unless we're very careful and unless we put a framework here, Schumpeter will really going to start looking like Darwin. Er sagt, dass eine der größten Herausforderungen für die Welt, die er halt auch irgendwie aktiv tackeln will, Artificial Intelligence ist, also künstliche Intelligenz. Und er macht dann er benutzt im Endeffekt Schumpeter als Meme und spricht da halt auf die Theorie der kreativen Zerstörung an und meint, dass es quasi im Wirtschaftsbereich quasi, dass es das zu einer Art Darwinismus mutieren würde und das würde er nicht wollen. And to live in a totally Darwinian world, I don't know if it's very good. Certainly it's not good for our populations. And it's not good for people who want to live in a democracy. And this new global compact has to be founded around three important commitments. The right to invest, share and protect. Also, er fordert einen neuen weltweiten Vertrag und er sagt, er muss drei Punkte beinhalten und die wird er jetzt Stückchen für Stückchen. Aber das Framing, das Wording, er will keinen Darwinismus. Der Darwin, der hat Regeln formuliert, nach denen die Natur auszählt und auswählt. Die kann man nicht umgehen. Die sind allgemein gültig in der Natur. Ich weiß, das ist also Autismus und Begriffs. Es ist so daneben. Er ist ja Wirtschaftswissenschaftler, glaube ich. Sogar. Aber deswegen. Ich weiß, das ist Begriffsreiterei, aber es ist nicht das. Also, es ist ein Naturprinzip. Ob du möchtest, dass es so ist oder nicht, ist vollkommen unabhängig von dir. Weil es einfach so ist, du kannst daran nicht rütteln. Es tut mir leid, aber ja, es right, ist. Or the duty to invest for states, but the private sector in the common goods I mentioned, health in particular, but there is probably one area where we are not doing enough, and that is education. I was talking about the strategy we're developing in France. We have to do the same thing at the European level. Also der erste Punkt ist, dass es quasi ein. The second duty is that ein Duty to Invest gibt, das heißt, es wird Staaten abverlangt, dass sie bestimmte Sachen investieren müssen und er sagt, Ausbildung ist eine Sache und er bezieht sich darauf, dass er quasi das System der dualen Ausbildung, was wir in Deutschland haben, in Frankreich auch einführen will und er sagt damit halt quasi, das wäre weltweit auch vielleicht angebracht, aber das ist nur ein Punkt, da kommen noch weitere Punkte dazu. The duty to share. Le partage de la valeur, share of the values. C'est que en se mondialisant, in the globalization process, capitalism has become capitalism of superstars. And the spreading of value added is no longer equitable. Also, the spreading of value added is no longer equitable. Das ist natürlich ein Satz, der ist, oh Gott, aber gut. Was er im Endeffekt meint, ist, was so schön gesagt wird, die Produktivitätsfortschritt, der kommt nicht bei den einfachen Menschen an. Das meint er damit im Endeffekt. Und er meint, man muss neue Values propagieren Also neue Werte propagieren, und das ist einer der Werte, und da kommen noch weitere. I think that we need to have a way of creating better incentives, not only financial incentives, as well as environmental incentives. And I'm not just speaking about tax. If there is a greater social and environmental responsibility for companies, and talk about the right share of the fruit of growth and success when it is attained, in the criteria for investment, there will be a surveillance of how investments are made. So, und was er jetzt noch sagt, ist, dass es halt reguliert wird, dass bestimmte Sachen nur investiert werden darf, wenn bestimmte Werte erfüllt werden. Das ist ein sehr großer Teil, den ich rausgeschnitten habe, weil er sehr lange über Frauen und Mädchen und so Sachen redet, was emotional ist. Aber das möchte ich nur dazu sagen, das meint er, wenn er über Education redet. Und halt, wenn er darüber redet, geht es darum. Was ich einen sehr interessanten Punkt finde, ist, dass er gesagt hat, wir müssen uns einen Weg überlegen, wie wir die Unternehmen daran beteiligen. Also er sagt das sinngemäß, wir müssen uns einen Weg überlegen, wie wir Unternehmen an sozialen Belastungen beteiligen können, jenseits von Besteuerung. Und das ist mehr oder weniger so ein, er sagt, ich weiß nicht, ob ich das reingeklippt habe, an einer anderen Stelle in der Rede sagt er auch noch, wenn ihr nicht aufhört, dauernd Tax Evasion zu betreiben, also wenn ihr nicht eure Steuern zahlt, werdet ihr im Endeffekt irgendwann dazu verpflichtet werden, die sozialen Sachen, die der Staat macht, übernehmen zu müssen. Wink, wink. Ja, also... Ich finde, das hört sich nach einer schönen neuen Zukunft an. Facebook-Grundschule und so Sachen. Es wird immer besser, sage ich. Ich finde es gut. Endlich tut sich mal der freie Markt um die Dinge kümmern. Ja, Price, hast du noch irgendwas, was wir unbedingt sehen müssen? Weil das geht ja noch eine ganze Weile hier. Deine. Ja, das ist, Clips. Ich weiß jetzt nicht, wie vielte das ist. Aber das ist der sechste von 16. Ja, dann mach jetzt mal noch die zwei. Die sind alle kurz, unter einer Minute. Also. Wie, was mache ich jetzt? Mach mal noch die letzten zwei jetzt auf jeden Fall. Okay. Nein, das was spielt, die von Macron. I think I've been a cheerleader for a country. And everybody representing a company or a country has to be a cheerleader. Or no matter what you do, it's just not going to work. And the reason I'm a cheerleader is because it's easy. Because I love our country. And I think we're just doing really well. And we look forward to seeing you in America, special place. And where you are is a special place also. Thank you all very much. I appreciate it. Ja, also nochmal dazu, das Ganze ist ein Business Meeting. Es geht nur darum, Geld reinzubekommen. Und deswegen fand ich es halt auch so bemerkenswert, dass der Macron so viel über Policy spricht. Ja, weil er ja im Endeffekt sagt, hier, ich habe einen Plan für Europa und ich habe einen Plan für die ganze Welt. Und ja, das ist sehr interessant, weil der wird halt, wie gesagt, der Macron wird wahrscheinlich die Rolle von Angela Merkel übernehmen, als in Anführungszeichen Führungsfigur in Europa. Und ja, es ist gut zu wissen, was das für ein Herr ist. Ja, weil er wird ja sehr oft auch wie der Justin Trudeau dargestellt und so ist er eigentlich überhaupt gar nicht. Er spielt gern mit den Medien und er macht das typische Virtue Signaling, was notwendig ist. Aber ich habe es halt am Anfang schon absichtlich so zusammengeschnitten. Er sagt im Endeffekt genau das Gleiche, was Trump sagt. Er benutzt auch ähnliche Rhetorik wie der Trump teilweise sogar. Und der ist näher am Trump als an irgendwelchen linken Fantasiegestalten, die sich irgendwelche Leute erträumen im Macron. Wenn das hängen bleibt, reicht's mir. Wir können ja noch den Trump-Media-Boo-Clip machen, dann können die Leute nochmal hören, wie der O-Ton war und wie es im Original war mit den Boo-Stimmen, einfach nur als Vergleich. The other thing is, I've always seemed to get, for whatever reason, a disproportionate amount of press or media. And throughout my whole life, somebody will explain someday why, but I've always gotten a lot. And as a businessman, I was always treated really well by the press. You know, the numbers speak and things happen. But I've always really had a very good press. And it wasn't until I became a politician that I realized how nasty, how mean, how vicious, and how fake the press can be as the cameras start going off in the background. I think I've been a cheerleader for a country. Ja, gut. Also da kann sich ja jetzt jeder überlegen, ob das jetzt so schlimm war, was er gesagt hat, ob die Buh-Stimmen zu laut dargestellt wurden, zu leise, das muss jeder für sich selber sehen. Und also kurz die Übersetzung, er hat gesagt, dass er sein ganzes Leben lang eine gute Presse hatte, ein gutes Verhältnis zur Presse, als Geschäftsmann und auch als hier in seiner vorherigen Karriere als TV-Star, und dann wird er Politiker und dann findet die Presse auf einmal sehr viele Dinge nicht mehr toll, die er sagt, obwohl er ja jetzt so schwätzt wie vorher auch. Ja, und er hat halt einen ganz gewissen Stil, so zu reden, was aber teilweise auch, er vermischt einfach ganz viele Elemente. Zum Beispiel macht er immer so Sachen wie, er muss immer sein Team erwähnen. Ne? Das, was man halt irgendwie in jedem Management-Seminar gesagt bekommt. Du musst immer das Team erwähnen. Und solche Sachen streut er immer rein, unterbricht seine Sätze dafür. Und deswegen hört sich es halt sehr komisch an, wenn er redet. Ich finde es lustig, aber. Ne? So. Ja, wenn du keine weiteren Clips da spielen willst, dann... Ja, also es ist schön, dass du die so klein geschnitten hast. Dann können unsere Zuschauer, die ja im Nachhinein, wenn es sie interessiert, noch ein mundgerechten Häppchen durchhören. Oder du kannst auch gerne noch sagen, was irgendwie die besten Sachen noch waren. Aber ich wollte jetzt nicht irgendwie noch 16 oder 10 von diesen Sachen vorspielen, weil so interessant finde ich es jetzt auch wieder nicht. What just happened? The biggest stories from Davos. Hier ist auch nochmal eine Zusammenfassung von den größten Happenings, in Anführungszeichen, von den Events auf Davos, wer was gesagt hat. Und jetzt ist ganz lustig, Merkel erwähnt da, dass Mauern nie funktioniert haben, und erwähnt auch das römische Imperium, die eine Mauer gegenüber den Deutschen gebaut haben. Und irgendwie ist es lustig, ich weiß nicht. Aber es ist halt nochmal Zusammenfassung. Ihr findet es danach alles in den Quellen. Also. Ja. Ja, ever since the Roman Empire, ever since the Chinese Wall, we know that shutting ourselves off doesn't help. Also, dass es nicht hilft, sich zu isolieren. Jein, damals war das bei den Römern so, dass man gesagt hat, diese Wildlinge, die da oben im Norden leben, die sind so primitiv und unzivilisiert, dass man sie nicht mal mehr als Sklaven halten kann. Also man hatte die Empfehlung, bitte keine Germanen als Sklaven zu nehmen, weil sie jetzt dumm sind zum Arbeiten, selbst unter Zwang. Und irgendwie ist es lustig, dass das römische Imperium dazu einfällt. Also, ja. Ja, damit hat sich ja der Trudeau da sehr gebrüstet auf dem Forum, habe ich auch gehört. Mit dem transpazifischen Freihandelsabkommen. Russell von Price, glaube ich. Price? Ah, ja, Entschuldigung, ich war gerade gemutet. Ja, CPTPP, ein absolutes Wortungetüm. Also ich denke mal, TPP werden alle kennen, CETA auch, und dann gibt es ja ganz viele andere Abkürzungen. Ja, eine Sache, die der Donald Trump ja als erstes gemacht hat, ist TPP zu canceln. Und ja, das fanden die ganzen Leute nicht gut, und die Gründe, warum das jetzt wie ist, das ist halt auch ein sehr großes Thema. Aber im Endeffekt hat Kanada, der liebe Herr Trudeau, hat sich jetzt einfach ein Herz gefasst und hat sich einfach mit Australien, Brunei, Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam zusammengetan. Und ja, machen halt quasi so eine abgespeckte TPP-Version. Das wurde auch jetzt bei Davos angekündigt, kam für viele Leute ziemlich aus dem Left Field, haben einige Leute gar nicht mit gerechnet, zumindest haben sie überrascht getan. Und im März wird das Ganze verkündet, und weil wir ja mit Kanada schon in einem Freihandelsabkommen drin sind, betrifft uns das auch, weil das halt wie so eine Kette ist. Wir sind bei denen im Freihandelsabkommen, die sind mit dem im Freihandelsabkommen, und dazu. Betrifft uns auch, ja. Aber inwieweit, weißt du nicht. Ja, inwieweit halt internationale Handelsabkommen den Durchschnittsbürger betreffen. uns, also wir sind ja bei solchen Verträgen meist auf der privilegierteren Seite. In irgendwelchen Drittweltländern, da betreffen die teilweise die Bevölkerung doch schon ganz schön. Aber gut. Topic, which is kind of impossible to ignore after 2017. So a third of all the people in leadership positions in Alibaba are women. But the picture elsewhere is a bit more bleak. And a friend of mine recently said something that has really stayed with me. Women are tired of empowerment programs and we want power. In 2016, venture capitalists invested $58.2 billion in male-founded companies, while women received just $1.46 billion. And as 2017 showed, it was a year of sexual harassment scandals, the gender pay gap still exists, and unfortunately, the list does go on. So how do you think we can move beyond tokenistic gestures towards genuine gender equality? Yeah, that is very interesting. Ja, ich sage ein paar einleitende Worte dazu. Das ist auch vom Davos Forum. Allerdings ist das ein spezielles Format. Das ist in einem kleineren Rahmen. Sogenannte Meet the Leaders Session. Da sind im Endeffekt 20- bis 40-Jährige, wie man auch immer die nennen will. Da gibt es ja ganz viele Bezeichnungen für, ne? High Potentials, was auch immer. Ja, die haben die Gelegenheit, halt im kleineren Rahmen dann sehr berühmten Wirtschaftsleuten halt Fragen zu stellen. Jack Ma, wer Jack Ma nicht kennt, ist einer, Jack Ma ist im Endeffekt einer der einflussreichsten Wirtschaftsleute der Welt, hat 50 bis 60 Milliarden US-Dollar, je nach Schätzung, und ist einer der einflussreichsten Menschen, nicht nur in China, sondern weltweit. Deswegen ist es generell interessant zu hören, was er zu sagen hat, auch wenn er sich manchmal etwas komisch ausdrückt. Und gerade zu diesem Thema fand ich es interessant zu sehen, wie sich halt so eine sehr, sehr hochgestellte Persönlichkeit da rauswindet, ohne zu sehr Virtue zu signalen, weil das so ein Typ ist der Mann nicht. Also das... Ja, dann schreib es doch vielleicht am besten einfach mal, weil dieses ganze Englisch, ich schrecke ja normalerweise immer davor zurück, hier so viel englische Quellen reinzunehmen, weil wir es dann hinterher wieder alles erzählen müssen, sowieso, was die Leute sagen, dann kannst du auch gleich erzählen, dann brauchen wir jetzt nicht uns das auf Englisch erst anhören und dann nochmal auf Deutsch erzählen, weil das finde ich auch ein bisschen ermüdend irgendwie. Wir haben doch keine Zeit. Ja gut, dann sage ich einfach mal, dann ist es als Empfehlung für jeden in den Quellen und ich schaue, ob ich eine deutsche Version finde oder das eben übersetzen kann, aber... Ja, ich meine, du hast doch geguckt, was ist denn da bei dir so hängen geblieben? Ja, es sind schon viele verschiedene Sachen. Im Endeffekt ist er relativ unapologetisch, sagt, bei sich in der Firma hat er 49% Frauen drin und das ist natürlich gekommen, nicht durch irgendwelche Auswahlkriterien oder irgendwelche Sachen, dass Leute bevorzugt eingestellt werden. Ich meine, das muss man halt immer ein bisschen kritisch sehen, weil wir reden hier über China. Da gibt es noch ganz andere Auswahlkriterien als einfach nur Mann-Frau, so wie wir das hier auf unserem Arbeitsmarkt kennen. Aber trotzdem, da er diese Position hat und ich glaube 37% Vorstandsmitglieder sind auch Frauen und da das halt eine relativ große Zahl ist, kann er sich halt auch erlauben, einige Sachen zu sagen wie, ja, es gibt halt Unterschiede zwischen Mann und Frauen sind besser dafür und Männer sind besser dafür und man sollte auf gar keinen Fall irgendwas forcieren. Das muss von selber kommen, weil Frauen sind so anders als Männer und die haben viel mehr Einfühlungsvermögen und haben eine, Frauen hätten eine bessere Balance zwischen verschiedenen Intelligenz, emotional und anderen Koeffizienten, einen guten Durchschnitt davon und Männer hätten halt Peaks in diesen Sachen. Also interessant, wenn man... Also er ist James DeMoore und er sagt quasi, dass Frauen schlecht sind. Ja, er sagt im Endeffekt das, was James DeMoore gesagt hat, mit anderen Worten. ja, er kann sich halt... Ich meine, das, was er sagt, überzeugt, ob es jetzt überzeugt oder nicht, ja, man muss wirklich sagen, dass halt in so einem Rahmen dem so eine Frage gestellt wird, ist schon, also ich finde das an sich schon bemerkenswert, dann, dass er halt so cool drauf reagiert hat und auch gute Antworten gegeben hat und am Ende hat die sogar gesagt, so, ja, genau, so wie sie sollten es alle machen. Obwohl er ja im Endeffekt gesagt hat, ja, keine Auswahl, keine unnatürliche Auswahl, das muss von selber kommen. Ein Unternehmen kann nur erfolgreich sein, wenn es Männer und Frauen hat und ja, diese Aussagen würden ja anderen Leuten ziemlich angelastet werden. Aber der kann halt damit durchkommen, weil er einer der mächtigsten Männer der Welt ist. So, ich hoffe, das reicht als Zusammenfassung. Es lohnt sich trotzdem, es anzugucken. Und Jack Ma ist allgemein interessant. Das ist auch ein Ausschnitt aus einem, ich weiß nicht, ob es eine Stunde, anderthalb Stunden ist. Die Session geht halt über verschiedene Fragen und das sind 6 Minuten später in den Shownotes. Ja, alles klar. Soweit ist es also gekommen. Im Cottbus brodelt es. Die Stadt hat mehr Flüchtlinge aufgenommen, wie sie hätte nehmen müssen. Und jetzt ist es finanziell nicht einfach zu stemmen. Dann hast du ja Tendenzen innerhalb der Bevölkerung, die organisiert sehr rechtsextrem sind. Und du hast allgemeinen Spannungen innerhalb der Bevölkerung. Und du hast auch Syrer, die sich dafür entschuldigen, dass sich ihre Landsleute daneben benehmen. Und du hast unsere Landsleute, die sich zum Teil daneben benehmen. Und du hast das volle Spektrum an Problemen, die Masseneinwanderung mit sich bringt. Dass die Stimmung gereizt ist, dass Probleme, soziale Probleme, die früher noch in Ordnung waren, nicht in Ordnung, aber wo man einfacher wegschauen konnte, jetzt noch mehr zu tragen kommen, weil man sozusagen die Sozialsysteme noch weiter auslastet durch die neue Mitbevölkerung und das alles komplizierter wird. Und die syrische Flüchtlinge, die haben dem Bürgermeister einen Zettel in die Hand gedrückt. Es tut uns sehr leid, dass 2 unserer Landsleute in Cottbus Menschen angegriffen haben. Wir bitten alle um Verzeihung und möchten deutlich machen, dass dieses Verhalten auch bei uns nicht in Ordnung ist. Also, ja, wir haben Potenzial für Ordnung, aber wir haben auch ein sehr großes Potenzial für Chaos. Und ich von hin und wieder von Weimarer Verhältnissen rede, dann meine ich, dass wenn wir jetzt eine große Wirtschaftskrise hätten, wir schon verschiedene Brennpunkte hätten, die sich dann gegenseitig aufschaukeln können. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass wir in 2 Jahren Chaos haben, aber wir haben derzeit sozusagen eine gewisse Unsicherheit, die in der Luft liegt. Und wenn jetzt noch das ein oder andere große Ereignis dazukommt, dann könnte das ziemlich nach hinten losgehen, was sich unsere liebe Kanzlerin 2015 überlegt hat. Muss es nicht, hoffe ich auch nicht, dass es passiert, aber so ein bisschen unsicher sind die Zeiten. Und der Artikel geht halt auf eine Einzelstadt ein und was es in Cottbus bedeutet. Da habt ihr es. Ist eine Studie darüber, dass Psychologen ungerner Studien veröffentlichen, die eine Korrelation zwischen IQ und Schulnoten offenlegen. Warte, du willst sagen, es gibt eine Korrelation? Ja. Du willst mir sagen, dass es sowas gibt? Gibt's nicht. Es ist halt so, dass man bei IQ es ist immer so ein brenzlicheres Thema. Und ich frage mich immer so, Leute, wenn IQ, also das heißt ja oft, IQ ist nicht so wichtig und es bestimmt nicht so viel in deinem Leben und es passt auch alles ohne diese Zahl und du musst dir da nicht einen großen Kopf machen. Da würde ich gerne immer die Frage entgegenhalten, warum haben wir dann Bleifarbe verboten, die nachweislich Gehirnschäden verursacht, die den IQ senken? Wenn IQ nicht wichtig ist, warum darf ich keine Bleifarbe in meinem Haus anbringen? Erklärt mir das bitte. Das war es auch schon. Warum darf ich kein Asbest essen? Ja. So, keine Ahnung. Warum ist Krebs schlecht? Ja. Ach ja. Na, das war auch eine ganz großartige Meldung. Silvio Berlusconi. Das ist der Mensch, der uns vom Populismus rettet. Das ist so, wie wenn du durchseppen tust durch den Fernseher und dann irgendein merkwürdiges Bild siehst und du denkst, weg, einfach weg, irgendwas Groteskes. Ist das ist einfach ein so. Archivbild da unten da kann, oder ist das jetzt neu, irgendwie so, Silvio wird's richten? Silvio Berlusconi ist jetzt, steht, also hier, man muss dazu sagen, Er ist ja vom Gericht verurteilt worden und darf keine politischen Ämter mehr bekleiden. Cool. Ja? Ja, damit ja. Kann auch kein Populist mehr sein. Das wird's richten. Die müssen einfach alle verurteilt werden. Ja, ich meine, erstmal zu sagen, dass Silvio Berlusconi kein Populist ist. Da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, irgendwelche Nachrichtenartikel von vor ein paar Jahren über Silvio Berlusconi durchzulesen. Also. Ja. Ich glaube, das Motto seiner nächsten Bunga-Bunga-Party wird MeToo. Und es geht halt um den generellen Trend in Europa, den Macron ja verkörpert, den Kurz auch versucht zu verkörpern, halt der Retter vor dem Populismus. Weil alle alten Parteien irgendwie, ja, ohne jetzt spekulieren zu wollen, einfach an ihrer eigenen Größe kollabieren und ineffizient sind und nicht mehr funktionieren, so wie es ursprünglich mal gedacht war. Und deswegen neue Parteien aufkommen. In Italien ist das ja die Cinque Stelle oder Fünf Sterne. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen großen Fehler gemacht. Und muss man halt, kann man sich mal anschauen, wenn man sich dafür interessiert, muss man halt bewerten, wie man das sieht. Ich finde, es ist eine Parodie. Ja, ja. Silvio Berlusconi rettet uns vom Populismus. Also, das ist keine Fake News, aber das ist. Nicht, das dass ist es Fail nachher News. Wieder eine Satire-Seite ist. Also, nein. Ja, netter, hier, alle, die sich über Bitcoin freuen, die EU hat jetzt mehr oder weniger gesagt, ja, wir packen da die Zügel an. Da gibt es auch ein einminütiges Video zu von dem Herrn, der dafür zuständig ist, der Dombrowski, nee, nicht Dombrowski, aber irgendwie sowas ähnliches. Und der ist stellvertretender EU-Kommissionschef für Finanzen und ja, der hat im Endeffekt gesagt, wir können das nicht länger tolerieren, wir müssen das regulieren und das Argument ist, ja, Geldwäsche. Und kann ich absolut verstehen. Ich wundere mich, dass sie das nicht schon längst gemacht haben. Genau mit dem Argument der Geldwäsche, weil das ist einfach ein valides Argument. Da kommt man schwer drum rum. Ja, ist ein richtiges Problem auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also, weder Kauf noch Kaufempfehlung für Bitcoin, aber Vorsicht, ne? Immer Vorsicht. Du hast Steueroasen und dann ist, als ob Geldwäsche vorher nicht drin. Ja, aber Steueroasen musst du erstmal reinkommen, so. Cryptocurrency-Kram. Ja, ich weiß nicht. Also es passiert auf jeden Fall jede Menge Schattengeschäft, kannst du damit machen mit Cryptocurrency. Ja, ich weiß ja nicht. Also es geht, die Regulation soll für Blockchain allgemein gelten und halt insbesondere Bitcoin. Ja, das war eher, glaube ich, oder? Ja, die UN hat eine Pressekonferenz gegeben. In diesem Jahr sind leider so viele Blauhelme gestorben, wie schon lange nicht mehr. Und die ziehen jetzt im Endeffekt die Konsequenz daraus, dass sie, die eine Sache ist nur eine symbolische Konsequenz und die andere Sache ist eine ganz konkrete Konsequenz. Also die UN-Blauhelm-Truppen haben ja einen Sonderstatus, dass sie halt nicht Kombattanten sind und deswegen halt, wenn man die angreift, gilt das als Kriegsverbrechen und also wie die rechtlichen Sachen sind. Also die sind im Endeffekt die Leute, die überall hingehen können, ohne Angst haben zu müssen, dass sie angegriffen werden. Allerdings werden sie immer mehr angegriffen und deswegen haben sie jetzt quasi gesagt, okay, normalerweise genießt man halt unter der UN-Flagge so einen gewissen Schutz, das hat irgendwas mit Militärrecht-Sachen irgendwas zu tun. Und die sagen, ja, das kann jetzt nicht mehr gelten und wir müssen unseren eigenen Leuten halt auch mehr oder weniger die Möglichkeit geben, sich ihrer eigenen Haut zu erwehren und auch im Zweifelsfall zurückschießen zu dürfen. So. Das ist wohl, ja, das ist halt eine sehr krasse Änderung bei den UN-Blauhelmen, was ja eine, gut mit allen ihren Problemen, wer da das Personal schickt, aus welchen Ländern, ob das immer so alles mit rechten Dingen zugeht, was die so genau tun. Mit allen ihren Problemen waren die UN-Blauhelme eigentlich immer eine gute Sache unterm Strich. Und ja, ich sehe das halt mit Sorge, wie sich das da entwickelt. Weil wenn dadurch, dass sie diesen Sonderstatus haben, haben bestimmte Staaten halt auch gesagt, okay, wir lassen andere nicht rein, aber euch lassen wir rein. Und also es ist ein Instrument weniger zur Friedenssicherung. Schade. Saudi-Arabien, ja. In Saudi-Arabien ist es leider nicht erlaubt zu dabben. Das ist kein Witz. Das hört sich an wie eine lapidare Angelegenheit, aber das wird in Saudi-Arabien halt doch schon relativ hart geahndet. Die haben da eine ganz große nationale Kampagne gestartet und die sehen das halt im Endeffekt als Kombination zwischen, es würde Menschen erniedrigen und es wäre eine Geste des Hohns und es hätte was mit organisiertem Verbrechen zu tun. Das ist so die offizielle Begründung. Und die sind halt sehr stark mit ihrer kulturellen Durchsetzung, sage ich mal. Wir haben ein Kulturdurchsetzungsgesetz quasi. Oder mehrere. Und es hat diesmal einen Fußballspieler getroffen, der nicht so ganz unbekannt war. Aber nur offensichtlich rechtswidrige Gesten, ne, werden da geahndet. Oder wie läuft das? So wie bei unserem Durchsetzungsgesetz, meine ich jetzt. Ja, genau. Also wie das Gesetz genau zustande kam, weiß ich nicht mehr. Es hatte halt was damit es wäre ein Zeichen, so ein Gang-Zeichen im weitesten Sinne. Ja, so wie Bloods und Crips in Amerika darf man ja an bestimmten Orten Farben nicht tragen. Komm, das ist eigentlich einfach nur aus der Trap-Szene so eine Bewegung, wie du einfach eine Pose machst, okay? Das ist einfach nur eine Pose, die man macht. Das ist halt einfach so ein Ding, okay? Diese Bloods and Crips-Ding ist eher so kryptisch für eben diese verschiedenen Strömungen da und die haben sich gegenseitig bekriegt und da hat was mit Kriminalität zu tun. Aber die suchen einfach nur nach Gründen, um was zu verbieten und Leute lassen sie damit durchkommen, weil sie Angst haben, okay? Klar. So, das Klima da ist auch nicht super gut, was Freiheit angeht. Das ist halt genau derselbe Scheiß, wie er in der UdSSR gemacht wurde. Okay, da hieß es, dass heute hört er Jazz und morgen verrät er das Vaterland. So, das war buchstäblich Propagandasprüche. Ja. Ja, es ist ja auch eine Staatsangelegenheit. Ich weiß jetzt nicht, ob man es beim Runterscrollen gesehen hat. Die haben auch wirklich so Staatspropaganda-Poster mit so Schrift und so einem gezeichneten Männchen rot durchgestrichen, also so ein Männchen, das dabbt und rot durchgestrichen, wie so ein, also das ist, ich fand's krass. Und ich meine, ja, hallo, dabben, hallo. Es ist halt einfach nur eine irgendwie total verschlossene Gesellschaft. Und ja, aber er kann froh sein, dass er nicht den Macarena getanzt hat. Das wäre bestimmt noch schlimmer gewesen. Ja, oder die falsche App auf seinem Handy hat, worum es hier bei diesem Artikel in der Welt geht. Tausende Türken hier angeklagt, weil sie angeblich eine App installiert haben, also einfach so eine Messenger-App, die halt verschlüsselte Kommunikation ermöglicht. Und es wird denen vorgeworfen, dass diese Messenger-App quasi beweist, dass sie zur Gülen-Bewegung dazu gehören, weil die angeblich von Gülen-Leuten benutzt wird, diese Messenger-App. Und es wurden halt auch viele Leute angeklagt, die diese App überhaupt gar nicht installiert hatten, einfach weil sie eine App installiert hatten, die quasi von dem gleichen Anbieter ist, weil die Daten halt eben auf dem Server dann auch gespeichert waren, den sie dafür herangezogen haben, um die Leute zu finden. Und ja aber guck mal, wenn sie keine Apps auf dem Handy hätten, ja, so, dann hätten sie nichts zu befürchten. Ja, stimmt. So, weißt Bescheid, ne? Genau. Ja, die haben ja gewusst, dass dass es diese Gülen-Bewegung gibt und dass die eine App genutzt hat. Und das ist kein Zufall, okay? Das ist kein Zufall. Es ist bestimmt nur die App, die nur von Gülen so Mitstreitern verwendet wird. Ja, das ist Bescheid. Muss man wissen. Ja, Strafen für Leute, die eine App verwenden, weil jemand anderes die verwendet. Uff. Ah, ja, so, hier. Hab mich ja rechtzeitig wieder entmutet, ne? So, Kapstadt, okay. Zweitgrößte Stadt Südafrikas, okay. 4 Millionen Einwohner. Denen geht das Wasser aus, ja. Die haben 4 Millionen Einwohner und in diesem Artikel geht es darum, welche Auswirkungen das auf die Wissenschaft hat. Ja? Und da sind allerlei nicht so tolle Sachen da, wie das da zum Beispiel ein Zentrum ist für HIV-Research, ja, so für halt Untersuchungen. Und jetzt sollten da wegen halt Wassermangel präventiv kleinere Proben genommen werden oder ob diese Kühlungen überhaupt stattfinden können ab einem bestimmten Punkt, wie das alles aufbewahrt werden soll. Es ist alles sehr kritisch damit. Die meisten Leute gehen auch einfach raus aus Südafrika, aus Kapstadt und bewegen sich dann in andere Länder, um ihre Wissenschaft zu betreiben. Und generell ist es nicht toll, auch für die Bevölkerung. Es gibt halt so, in dem Artikel steht halt, dass es auf all die Bevölkerung von Kapstadt, von 4 Millionen Leuten, ja, gibt es 200 Wasserstellen. Für 4 Millionen Leute gibt es 200 Wasserstellen. Also jetzt nicht für jeden Einzelnen von denen gibt es 200, ja, das ist dämlich ausgedrückt, aber egal. Ja. Ja. Hier, Small Price, du hattest ja auch noch was dazu gesagt gehabt, ne? Also bevor der Stream losgeht. Ja, also es gibt da eine relativ große Kontroverse halt generell in Kapstadt, weil es halt ein Wassermangel herrscht, wie du es ja schon beschrieben hast. Und natürlich gibt es da Infrastrukturprobleme und Infrastruktur plus Wasser, da bin ich natürlich auch auf das Thema gestoßen. Und ja, es ist wohl eine Kombination zwischen verschiedenen Faktoren. Einerseits schlechte Infrastruktur, andererseits schlechte Witterungsverhältnisse, wenig Regen. Und dann gibt es halt doch eine Mischung zwischen Rationalisierung, also vom Staat angeordneter Wasserzuweisungen an Industrie und Wirtschaft. Und da gibt es dann auch nochmal den Faktor Korruption, der da mit beispielt. Also es ist ein komplexes Thema und in den weiterführenden Links gibt es da Videos von so ein paar südafrikanischen Aktivisten, die da halt auf den Staudamm rumklettern und sagen, ja guck mal, hier, der Wasserpegel ist doch da, nur die Schleusen sind nicht auf und so und dann Interviews führen und so. Also, ja. Das ist schon ziemlich krank, ziemlich krass. So. Ja, da wird auch eigentlich vorausgesagt, dass da knapp irgendwie 80 Tage, wenn ich mich recht erinnere, da jetzt ab dem Veröffentlichungsdatum irgendwie da stehen und dass es wirklich ein Countdown ist. Aber wir hören davon bestimmt auch was in Zukunft. So. Naja, aber hier, Abel, was ist das? In China hat man Umerziehungscamps im Mao-Style für 120.000 Uiguren. Und bisher war mir die News selber so noch nicht bekannt. Ich habe das auch nicht von meiner Frau gehört. Das ist ja Chinesin. Und bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil The Guardian, das ist nicht unbedingt eine Zeitung, der ich wirklich vertrauen kann. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Es ist jetzt auch nicht schwer, mir das vorzustellen. Wenn man in China, wie soll man sagen, etwas aggressiver mit Religion umgeht, solange du dich wenig organisierst und keinen Quatsch machst sozusagen und der Staat nicht merkt, dass du religiös bist, kannst du es ruhig machen. Sobald du aber halt soziale Spannungen hast, dann kommt der Staat und guckt nach dir mit eher weniger Freundlichkeit. Und ich muss da mal noch mehr reinschauen, was in der Richtung los ist. Also bei denen ist alles friedlich, ja, weil jeder, der nicht friedlich ist, wird friedlich gemacht. Ja, Partei hat immer recht, deswegen gut. Passt das schon. Hier ging es ja darum, dass Aid-Worker attackiert werden, also Entwicklungshelfer. Und dass Afghanistan am höchsten ist mit der Anzahl von Entwicklungshilfern, die angegriffen werden. Ja, aber das verstehe ich nicht. Wenn doch alle Kulturen gleich sind, dann müsste die Zahl doch überall gleich auf Null stehen, oder? Ja, theoretisch ja. Aber Dinge und Gründe. Ja, ich habe auch neulich gelernt, dass im letzten Jahr die Totenrate der Menschen, die im Konflikt in Afghanistan gestorben sind, weitaus weniger hoch war, wie die Anzahl der Menschen, die in einem Verkehrsunfall gestorben sind. Ich finde es immer ganz lustig, wenn man im deutschen Kontext dieses Verkehrsunfall-Beispiel verwendet in der Argumentation und man das in Sachen Flucht aus Afghanistan auch verwenden könnte. Ja. Hier geht es um einen Report, der rausgekommen ist, der sich damit beschäftigt, dass man aus kultureller Sensibilität den Basi-Boys nicht unbedingt geholfen hat. Das ist eine Praktik in Afghanistan, wo man kleine Jungs als Sexsklaven hält und sie ans Bett kettet, mit Make-up tragen lässt und ja, halt sehr Sexsklaven hält und der Report setzt sich halt damit auseinander, dass man zum Teil da nicht genau hingeschaut hat und warum man nicht genau hingeschaut hat. Sag mal, warum gehen eigentlich nicht die ganzen Feministen da mal aus sich heraus und gehen dahin und sagen, what the fuck ist das? Männer was geht. That's how the patriarchy hurts men too. Ja, ach so, ja, cool, wow, einfach nur so eine Randnotiz. cool. Oder Kulturmarxismus, re. Ja. Und der IS haut immer noch Propaganda raus und der IS ist nicht besiegt. Die haben 400 Millionen US-Dollar und sie haben Propaganda-Büros durch die komplette arabische Welt hindurch. Und ich hoffe, dass ich absolut falsch liege und dass wir nicht mehr allzu viel aus der Richtung hören, aber die Datenlage sieht absolut nicht danach aus, dass das Thema gegessen ist. Naja, die Leute sind da, die Strukturen sind da, das Geld ist da, das Einzige, was fehlt, ist die Landmasse. Also kannst du davon ausgehen, dass das Thema halt nicht so richtig vom... Das, was ich gehört habe, ist... Und du kannst halt auch davon ausgehen, und genauso wie bei den Taliban, sobald das da alles wieder anfängt zu bröckeln, sind die halt ratzfatz wieder da und dann haben sie sich die Landflecken zurückgeholt. Was ich mitbekommen habe, ist, dass jetzt angeblich da die Planung ist, dass man nicht mehr kleine so Attacken macht, sondern sich auf mehrere zur selben Zeit laufenden größeren Attacken halt vorbereitet. Und deswegen ist halt irgendwie alles angespannt. Ja, Staatstrojaner ist auch aktiv und keine Ahnung, Alter, es ist irgendwie alles auf Eis gerade. Ja. Gut, ich würde, was das Thema angeht, würde ich vielleicht mal einerseits nach Libyen gucken. Weil da ist ja ein gewisses Vakuum, was mit, wenn die solche Geldreserven haben, gefüllt werden könnte. Und ein anderer Ort, wo sie vielleicht aktiv werden könnten, und man hört ja auch immer mal wieder was, ist Ägypten. Und da sind wir hier bei dem Thema, das ich eingereicht habe. Ja, Präsidentschaftswahlen in Ägypten. Das kann man ruhig in Anführungszeichen setzen, weil Ägypten ist ja mehr oder weniger seit 2014 durchs Militär regiert, sagen wir es mal so. Es gibt schlimmere Militärdiktaturen als die, aber die sind auch nicht zimperlich. Also alles, was man halt von einer Militärdiktatur erwartet, in nicht ganz so total extremer Form, so ein bisschen versuchen sie halt noch das Gesicht zu wahren. So geht das halt in Ägypten ab, aber ja, der letzte Kandidat, der gegen Ägypten, gegen den Präsidenten sich aufgestellt hatte, das ist ein Anwalt gewesen, der hat dadurch Popularität bekommen, dass er beispielsweise dagegen die Proteste angeleitet hat, dass Ägypten zwei von seinen Inseln an Saudi-Arabien verkauft hat. Das ist auch ein sehr interessantes Thema für sich. Aber dadurch hat er gewisse Popularität bekommen, einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber der ist im Endeffekt jetzt auch freiwillig aus dem Rennen ausgeschieden. Wie da die konkreten Hintergründe sind, das weiß keiner so genau. Alle anderen Präsidentschaftskandidaten sind halt in den letzten Wochen entweder freiwillig zurückgetreten oder im Knast gelandet. So, das kleine Ägypten-Update. So, was sich in diesem Jahr ändern wird, was auch mit Saudi-Arabien zu tun hat, aber hauptsächlich mit Amerika, ist, dass Amerika wahrscheinlich der größte Ölförderer wird. Und wenn man das vor 10 Jahren gesagt hätte, hätten einen die Leute angeguckt und gesagt, du hast dich bestimmt versprochen, du meinst irgendein anderes Land, weiß ich, Tadschikistan oder was auch immer. Aber nein, Amerika, da haben die ja das tolle Fracking und da kann man jetzt... Ja, da gibt es sehr viele Kritikpunkte von Umweltschutz über irgendwelche Patente, die nicht einsehbar sind mit irgendwelchen chemikalischen Flüssigkeiten. Da gibt es ja diese Bilder von Gasen in Wasserleitungen in irgendwelchen Städten in Amerika, wo Leute im Endeffekt ihre Wasserhähne anzünden können mit Feuer. Da muss ich einhaken. Das mit den Gasen und Wasserleitungen ist ein Hoax. Ja, das ist ein Bild. Ich erzähle ja nur, worum es geht. Also ja, aber ich meine nur, dass du Gas im Wasser drin hast, dass du dann das anzünden kannst. Das ist ein Hoax. Also das hat nichts mit Fracking zu tun. Also, ja, also wie da die genauen Umstände sind, weiß ich nicht. Ich glaube, das hatte wahrscheinlich auch eher irgendwas damit zu tun, dass einfach draußen irgendwie... Die hatten eine Beschädigung an der Wasserleitung, das war alles. Ja, man hat es als Fracking ausgegeben. Aber das ist ja das Bild, was um die Welt gegangen ist. Hier, die macht ein Feuerzeug an Wasserhahn und der Wasserhahn brennt mehr. Genau, eine Ökolüge. Also ich sage ja, es gibt sehr viele Probleme damit, aber, das wollte ich ja gerade sagen, aber es hat halt auch einen wirtschaftlichen Nutzen. Es hat sehr viel Infrastruktur aufgebaut, sehr viele Zuliefererbetriebe, sehr viel Schwerindustrie, was Amerika halt auch gebraucht hat, weil das abgebaut wurde in den letzten Jahren. Und nachdem halt die ganzen ersten Unternehmen jetzt nacheinander kollabiert sind, die halt alle viel zu sehr gehypt wurden und viel zu viel Schulden hatten und nicht profitabel waren, hat sich der Markt jetzt halt so weit regeneriert, dass im Zusammenhang mit der verringerten Ölfördermenge der OPEC-Länder es sich jetzt doch wieder lohnt, in Amerika das zu fördern einerseits und Amerika die Fördermenge aller anderen Länder, also nicht aller anderen Länder zusammen, aber alle einzelnen Länder überschreiten könnte in diesem Jahr. Und das ist alles noch eine Prognose, das ist noch nicht passiert, aber es ist, müsste halt wirklich was Komisches passieren, dass es nicht passiert. Und das ist unter anderem deswegen wichtig, weil Saudi-Arabien ja einen sehr wichtigen Einfluss auf den Ölmarkt weltweit hat und Saudi-Arabien ja bestimmt, dass Öl in US-Dollar gehandelt wird. Und diese Allianz ja im Endeffekt immer darauf beruht hat, dass Saudi-Arabien die größte Ölfördernation ist. Und wenn Amerika Saudi-Arabien jetzt überholt, könnte sich da was in der Dynamik verändern. Und ja, das sind meine Gedanken zu dem Thema. Saudi-Arabien geht dann irgendwann pleite und wir haben dann Bürgerkrieg, wenn sie es nicht schaffen, ihre Wirtschaft rumzureißen. Der neue MBS, Mohammed bin Salman, glaube ich, der versucht ja jetzt alles Mögliche, zumindest sagt er das, um die Wirtschaft zu verändern. Er hat ja beispielsweise auch einen Roboter mit einer KI, beides bitte in Anführungszeichen zu sehen, hat er ja die saudische Staatsbürgerschaft auch verliehen. Ja, also er will auch unfreundlich sein. Seine Wüstenstadt, die er da aus dem Boden stampfen möchte, ein Megaprojekt von einer autoritären Regierung, das im Idealfall dann bevölkert wird, aber in der Regel eigentlich immer leer bleibt. Und das wird ziemlich interessant, ob er es schafft oder nicht. Also, ja, also es wird auf jeden Fall interessant, weil der halt wirklich massiv Geld in die Hand nimmt und Auslandsinvestitionen anzieht. Und ich finde es gut, wenn wir mehr Infrastrukturprojekte machen, als Europäer, sage ich jetzt mal, in Saudi-Arabien, als dass wir da nur Waffen hin exportieren oder Fabriken dort aufbauen, damit die da halt als Lizenzpartner Waffen produzieren können oder solche Sachen. Also Infrastruktur ist gut. So, ja, die National Defense Strategy, die hat der amerikanische Verteidigungsminister quasi aufgestellt. Das ist ein relativ kurzes Dokument. Gebe ich einfach mal wirklich als Leseempfehlung an jeden, da jetzt wirklich draus zu zitieren ist, wird nicht viel bringen. Das ist im Endeffekt die Grundlage des Regierungshandelns für die nächsten Jahre von Amerika. Und alle sagen, dass sie sich dran halten. Da zitieren immer wieder alle draus. Und das bisherige Verhalten der amerikanischen Regierung folgt dem auch. Und deswegen Leseempfehlung für alle, die sich irgendwie für amerikanische Politik interessieren. Oder also nicht amerikanische Politik, sondern wie Amerika quasi die Weltpolitik beeinflusst. Ja, es gibt neue Lebensmittelrichtlinien. Das ist auch ein großes Thema, wo ich mich noch ein bisschen weiter einlesen muss, aber das wollte ich einfach mal als Hinweis geben. Vielleicht interessiert es ja auch andere. Es sind neue Lebensmittelzusatzstoffe freigegeben worden ab Anfang des Jahres und da sind halt auch so Sachen bei wie Insekten, sagen wir es einfach, ne? Solche Sachen. Es gibt auch ein paar Chemikalien und andere Sachen, aber gerade die Sache mit den Insekten ist halt eine Sache, weil wenn man sich überlegt, wie viel Nahrungsmittel industriell hergestellt werden, wo bestimmte Bestandteile durch bestimmte andere Bestandteile ersetzt werden, aus welchen Gründen auch immer, und dann sind halt solche Sachen jetzt halt auch zugelassen, klassifiziert für bestimmte Sachen. Also das ist wirklich ein Index mit zigtausenden von Einträgen. Da habe ich mich bis jetzt noch nicht durchgewühlt, aber das nur als interessanten Daumenzeig, weil das ist halt so eine Sache, die ich auch interessant finde. Lebensmittel, Zusatzstoffe, Verbraucherschutz, ja, sowas. Wo wächst es, wo schrumpft es? Das ist die Wirtschaft weltweit. Könnt ihr euch angucken, wo es rot ist, wo es blau ist. Dort, wo es rot ist, das ist viel Sozialismus. Dort, wo es blau ist, das ist Wachstum. Ja, nein, ganz so einfach kann man es auch nicht sagen, aber da Venezuela sticht halt raus und Wachstum wird überwiegend in Asien generiert, aber Asien hat ja auch sehr viel aufzuholen und ja, also ist auf jeden Fall interessant, wie das grafisch aufzuarbeiten, wo halt was passiert. Irgendwie, ich habe da immer das Gefühl, dass ich dann weiß, was auf der Erde passiert, so auch wenn das nur ein farbiges Bildchen ist. Und Venezuela funktioniert echt gut, aber in die andere Richtung. Ja, und Nordkorea und schrumpft weniger wie früher sonst. Nein, was? Brunei hat plus 0,3, ist aber trotzdem rot. Ja? Ja. Oder ist das nur ein Schreibfehler? Nee, das sollen halt einfach nur die schlechtesten sein. Und ich meine, so im Vergleich zu den besten ist das schon ein ziemlich großer Unterschied. So. Und es ist auch näher an der Null, also deswegen kann man das damit reinlegen. Keine Ahnung. Brunei, ein sehr faszinierendes Land auch. Er macht psychisch krank. In dem Artikel wird darauf eingegangen, dass die Präsidentschaft von Trump viele Menschen unter Stress versetzt und dass die Menschen psychisch krank werden, weil Trump Präsident ist. Ja, macht das Trump als Präsident oder macht das die permanente Hyperventilierung in der Zivilgesellschaft und in den Medien? Ja, also ich habe ja neulich auch schon mal den Witz gemacht, so die Presse sagt die ganze Zeit, Trump ist ein Nazi. Und dann denkt sich Trump, okay, dann beweise ich denen, dass ich kein Nazi bin und sagt, Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Da sagt die ganze Presse, oh, wie kann der nur? So doch nicht! Also die schreien immer nur rum und reden wenig über Policy. Ich bin jetzt eigentlich der größte Fan von Trump, aber das Medienbild von ihm ist einfach nur alternative Realität. Das ist, hyperventilierend, Sensationalismus, Journalismus mit Haltung, wenig Struktur, wenig Tiefe, wenig Policies. Das ist genauso wie das Ding, wo er die Fische gefüttert hat, wo es hieß, Trump füttert Fische falsch. Und ich denke mir so, ja, nice, gute News. Ja, als bei NTV die Schlagzeile über den Ticker ging, Trump geht mit Besuchern Eis essen, alle kriegen 2 Kugeln, Trump 3. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen? So. Ich würd mal gerne Trumps Statement zu Gamergate wissen. Ja, nochmal eine Sache dazu. Ich muss schon wieder diesen New York Times Artikel rauskramen zu diesem Thema aus dem Juli 2016, wo es halt genau darum geht, der Aufruf an die Journalisten, dass sie halt, es ist zwar unangenehm, sich nicht mehr an die Objektivität zu halten, aber es ist jetzt notwendig, weil sonst würde man von der Geschichte nicht in einem guten Licht betrachtet werden. Und ich verlinke es am besten 3-mal und schreibe es auch nochmal in die Kommentare und in den Chat, weil ich kann den Artikel wirklich nur jedem lesen zu empfehlen, weil diese ganze Sache, die seit über 1,5 Jahren läuft, die schattet ja auch auf andere ab. Ich glaube, der Stil und der Umgang miteinander, der Anstand, wie eine nette Dame das in einem anderen Stream gesagt hat, der lässt sehr zu wünschen übrig. Und diese ganze Sache gegen Trump, die vergiftet auch den ganzen Diskurs über das Thema hinaus. Ja, und also, es ist ja auch so, dass die Erklärung der Demokraten, dass ja Hillary nur verloren hat wegen einer Verschwörung vom Kreml, dass dieser Hyperfokus darauf, wer sich denn jetzt mit Russland trifft, die diplomatischen Beziehungen auf Jahre aufs Eis gelegt hat und du kein Backchannel öffnen kannst, um mit einer anderen Regierung zu sprechen. Weil oftmals ist es so, dass zwischen Ländern Dinge auch auf inoffiziellem Weg gelöst werden, wo du dann später eine offizielle Einigung hast. Und die Backchannel. Ja, genau. Und man muss sich halt einfach nur überlegen, so die Presse hat mit diesem Putin ist überall dahinter, haben sie die Beziehungen dauerhaft, also einen dauerhaften Schaden zugefügt, der jetzt erstmal nicht reparabel ist, zu einem Zeitpunkt, wo die Beziehungen am Tiefpunkt waren. Und diese Geschichte, dass ja nur Russland das gewesen sein kann, der Trump gewählt hat und nicht das amerikanische Volk, ist eine innenpolitische Angelegenheit, wo du dann außenpolitische Feinde herziehst und die verantwortlich machst und heftige Konflikte nach sich ziehen könnten, einfach nur, damit eine Kandidatin, die verloren hat, in einem besseren Licht dasteht, nachdem sie jämmerlich verloren hat, weil sie die größte Spendenkampagne im Wahlkampf hatte und es trotzdem nicht hinbekommen hat. Das ist faszinierend. Genauso faszinierend. Im Thema gibt es gerade auch so ein paar Entwicklungen, ob da jetzt irgendwas passiert oder nicht, bleibt abzuwarten. Deswegen würde ich mich halt, also die ganze Russland-Angelegenheit, es gibt Anschuldigungen und dann kommen irgendwelche technischen Fachpersonen und widerlegen diese Sachen. Und deswegen muss ich bis jetzt halt noch eine Anschuldigung sehen, die darüber hinausgeht, dass die Leute denken, Russland hat die Wahl beeinflusst, weil sie es halt dauernd in den Nachrichten gehört haben. Und ja, da kommt das her und nicht irgendwie, weil... Facebook hat gerade vor kurzem wieder gesagt, so ja, wir haben da eine Auswertung gemacht und es waren irgendwie 3% nur irgendwie von den ganzen, wo wir dachten, das sind russische Bots, haben überhaupt irgendwas mit dem Wahlkampf gemacht oder so. Also wie gesagt, alles, was da passiert, alles, was da gesagt wird, wird debunked. Wenn es da irgendeinen Zusammenhang gibt, dann sind die tatsächlichen Anhaltspunkte dafür, werden nicht hochgespielt. Dass es dann Einfluss gibt, ja, alle Staaten versuchen dauernd, alle anderen Staaten zu beeinflussen. Dafür gibt es Auslandsgeheimdienste, dafür gibt es Diplomaten, dafür gibt es alles. Also will ich gar nicht mal sagen, dass es nicht passiert ist, dass es da keine Beeinflussung gegeben hat. Nur der Punkt ist ja nicht mal die Beeinflussung, sondern halt, dass Trump von der Beeinflussung gewusst hätte und dann auch aktiv dran teilgenommen hätte. Und ja, kann man jetzt glauben oder nicht, aber ich stelle mir halt die Frage, hat das jetzt wirklich eine Relevanz, jetzt aktuell in der Politik? Weil es ist ja nicht so, dass Amerika jetzt das ganze Nukleararsenal aufgekündigt hat und den Russen übergeben hat oder was auch immer, was passiert ist. Aber wer weiß, vielleicht passiert das dann noch. Ich kann mich irren. Nur ein Viertel von ihren Uranreserven. Aber das war noch unter Hillary. Nein, Quatsch. Ah, das ist auch ein langes Thema. Das können wir mal wann anders noch erörtern. Ja, ja, Fusion GPS. Mhm. Genau. Ja, das ist ein Zeitungsartikel, der auch älter ist, aber ich hatte in einem vorherigen Stream oder im letzten Stream erwähnt, dass ja die Amerikaner mal eine Atombombe auf einen eigenen Bundesstaat abgeworfen haben, die zum Glück nicht hochgegangen ist. Und Spanien haben sie auch schon 4 Nuklearraketen also verloren und da habt ihr es. Also nichts ist passiert, aber... Ja, so, ich überleg mal, du bist so Pilot, so, du kriegst die Waffe in die Hand, dann nicht verlieren, weil es sonst blöd. Und dann, fuck, ist es weg, weißt du. Du denkst dir so, du hast auf deinem Job einen scheiß Tag und da hatte jemand eine nukleare Waffe, die er verloren hat. Was ja. Für ein scheiß Tag ist denn das von den Soldaten? Also ich, ja. Also das ist ja irgendwie ein Themenstrang, der sich jetzt durchzieht. Das finde ich sehr gut. Ich habe zum Abschluss noch etwas, man könnte es lustig finden, vorbereitet. Lasst euch überraschen, worum es geht. Ich habe ein bisschen was verändert, dass es nicht direkt offensichtlich ist, aber vielleicht könnt ihr euch ja schon denken, worum es geht. Und US controls a massive nuclear arsenal, ready at any moment to push that button. Passing through the sweeping farmlands of North Dakota, it's possible not to realize that here, buried beneath the ground, is part of the most devastating nuclear arsenal in the world, operated by U.S. Air Force Base Minot. With North Korea tensions on the rise, the Air Force invited us to take a look around. A slow cargo elevator dropped 80 feet down. Our guide opening the first of two blast doors. These doors are made of concrete and rebar. They're 8 tons each, and they've been here since the 70s when they built this place. On the other side is what's called a launch control center, 24 hours a day, 365 days a year. For roughly 40 years, it's been staffed. Today, by an all-female alert team, the first of its kind at Minot. Captain Erica Weidgenot and Captain Marianne Dinka, both in their 20s, sit waiting for the call from the president. That message has to come from who? It has to come from POTUS. And you have to fire that message. If it's a valid message, we will absolutely, valid and authentic, we will absolutely key turn on it. This launch center is connected to 10 intercontinental ballistic missiles, much more powerful. Also es geht darum, dass in Arizona ein Haufen Atomraketen stationiert sind und dass die halt natürlich unter der Erde sind und dass es eine riesengroße dicke Tür gibt und die wunderbare Überraschung ist, dass die ganzen Soldatinnen, also die Soldaten dort sind halt alles Frauen, sind Soldatinnen und ja, ich finde es gut. Ich finde es klasse. Ich fand den Kommentar von der einen gerade auch so, oh ja, ja, ja, you know, when the signal comes, I turn the key, you know. So total unbeteiligt. Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass tatsächlich die Soldaten, die sich halt ums Nuklearwaffenarsenal kümmern, dass die halt größtenteils eher nur rumsitzen und den ganzen Tag nichts machen. Und dass das ein sehr langweiliger Job ist und dass, was war's, der General, der sich, der speziell nur die Nuklearwaffen unter sich hat, der war mal aus einem Ausflug nach Russland, wo es sozusagen sich halt er sich mit russischen Generälen halt auch getroffen hat. Und er hat dort anscheinend so viel gesoffen, dass selbst die Russen das nicht mehr ausgehalten haben und er irgendwie in einem Restaurant jemandem die Ukulele geklaut hat und damit rumgesprungen ist und gespielt hat und sich halt komplett zur Sau gemacht hat. Und später halt auch aus dem Dienst entlassen worden ist, weil er halt den ganzen Tag nur gesoffen hat. Und ja, so ist eine super Truppe, die sich um den nuklearen Albtraum kümmert. Ja, und in dem Sinne könnt ihr euch den Rest auch noch geben und euch eure eigenen Gedanken machen, wie sicher man sich dabei fühlen kann. Ja, sollte ich jetzt nochmal hier Herrn Kurz aus dem Morgenmagazin oder ist der nicht wichtig genug? Ja, das, wenn du willst, das sind unter 2 Minuten. Das ist ein Interview von Sebastian Kurz mit Dunja Halali aus dem ZDF. Die ist ja eine polarisierende Person, sage ich jetzt mal. Vielleicht vorweg gesagt, ich habe auch ein Interview von Kurz mit Maischberger gesehen und das war einfach vom Stil wollen her. Wollen wir zunächst über unter aller Sau, kann man es nennen. Und das war einfach ganz, ganz, ganz schlimm. Da habe ich auch bei mir auf meinem Kanal hochgeladen, einfach nur alle Fragen von der Maischberger hintereinander. Da wird man wirklich wahnsinnig und es hat eine gewisse Komik auch. Und die ist wenigstens einigermaßen respektvoll, aber in ihre respektvolle Sprache streut sie halt immer Begriffe ein und ich habe diese Begriffe einfach mal isoliert und 1-2 Statements vom Kurz, die ich hörenswert fand. Ein Statement dazu, warum er mit der FPÖ koaliert hat, weil die Frage nicht dabei ist. Der Rest sollte selbst erklären. Das ist ja auch Deutsch, das können die Leute auch verstehen. Europa sprechen. Deutschland Europa und sprechen Frankreich wollen da ein vertieftes Europa, Sie eher nicht. Wie kann denn eine Reform in Ihren Augen aussehen? Nennen Sie uns mal einen Ihrer Kernpunkte. Also viele diskutieren ja, ob mehr Tiefe oder weniger Europa. Und ich glaube, beides gleichzeitig ist der richtige Weg, nämlich in unterschiedlichen Bereichen. Ich wünsche mir ein Europa der Subsidiarität, also eine Europäische Union, die stärker und tiefer zusammenarbeitet in den Bereichen, wo es Zusammenarbeit braucht. Und die sich zurücknimmt in kleinen Fragen, wo Mitgliedstaaten oder Regionen sehr gut alleine entscheiden können. Also mehr Zusammenarbeit zum Beispiel in der Sicherheits-, Außen- und Verteidigungspolitik, aber Ideen wie eine Sozialunion und anderes, da glaube ich, können die Mitgliedstaaten sehr gut alleine arbeiten. Die Nationalstaaten, Ungarn, dass sich Flüchtlinge nicht aussuchen können, wenn sie Schutz suchen, wo sie hingehen oder hin sollen, das finde ich, ist, glaube ich, nicht zu diskutieren. Ungarn, rechtspopulistisch, rechtsaußen, identitären Bewegung, halbrechts, rechtsaußen, rechtsextrem, halb Neonazi, voll Neonazi. Eine Grenze für jeden, für mich, für Sie, aber auch für jeden anderen Politiker oder Journalisten ist das Strafrecht, sind gesetzliche Regelungen. Und darüber hinaus gibt es schon noch so etwas wie Meinungsfreiheit. Und das ist gut so. Die Sozialdemokratie hat gesagt, sie möchte nicht regieren, ist sofort in Opposition gegangen. Und wir haben daher mit der FPÖ eine Regierung gebildet. Rassismus, Antisemitismus und andere Dinge, den Schaf Schaf im Wolfspelz. Pro Israel und das ist doch gut so. Rassistische und antisemitische Aussagen, die AfD. Wie stehen Sie eigentlich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zu Gebühren? Wann ist Jugend in solch einem Amt vielleicht auch von Vorteil? Wieder zurück in die Heimat. Sehr schön. Ach, Price, ich hab dich lieb. Ich würde also mit dir wetten, wenn du sagst, ich habe nichts außer der Reihenfolge gemacht. Ich habe auch nichts irgendwie verändert. Es ist auch nicht sinnentfremdend dargestellt. Du hast auch nicht irgendwie die Kommentare lauter oder leiser gemacht. Nein, das habe ich auch tatsächlich nicht gemacht. Und als ernsten Kommentar, schaut euch den kurz an, im Gegensatz zum Macron. Und der Macron hat die Ansage gemacht, ich will Europa führen. Und der Kurz ist jetzt erst ein paar Wochen im Amt, aber die ersten Leute aus Osteuropa fangen schon an, sich um den zu scharen. Mehr, also es wird spannend. Ja, wird auf jeden Fall voll cool, Mann. Alter, ja, Mann. Cool. Zukunft so, und so. Da haben wir es doch auch wieder geschafft hier. Ja, ich besonders, ne? Zensur ist keine Meinung. Zensur ist keine Lösung. Ja. Ja, ist keine Meinung. Nee, ist keine Meinung. Es muss geistig verwirrend sein, damit jeder was anderes reininterpretiert und du dann mit dem Finger auf sie zeigen kannst und sagen kannst, du willst die Freiheit stehlen. Ich kann es in deinen Augen sehen. Weißt du was, wir müssen einfach alle Argumentum ad Kaffeesatz lernen, okay? Du läufst einfach rum, liest einen Kaffeesatz, sagst, was du meinst und dann sagst du, hier, meine Quelle ist mein Kaffeesatz. So, du kannst mir nichts sagen, das ist und, meine... Und wenn jemand fragt, dann sagst du, ich hab halt Haltung. Ja. Musst du sagen, mein Kaffeesatz, mein Kaffeesatz, mein Kaffeesatz ist eine Frau. Ja. Ja, ja, lasst euch nicht gendern, was auch immer das bedeuten mag in Zukunft. Und ja, gehabt euch wohl. Und sorry für die technischen Schwesigkeiten, also vorhin. Ja. Ich möchte zum Abschied nur sagen, ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket, mein Wunsch, mein Begehren, kann niemand verwehren, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Jo, das hast du jetzt schön selbst gedichtet. Sing gefälligst die Europahymne hier, du Unpatriot. Freude schöner Götter funken tauchen. Bitte, solltet ihr auch freie Gedanken haben, postet die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Nee, das stimmt. Über, ja, über manche Kommentare. Und warte, ich hätte es beinahe vergessen, wenn ihr nicht in den Wald gegangen seid. Warum? Erklärt's mir. Ich will's wissen. Ich brauche Antworten. Warum bitte? Seid ihr nicht in den Wald gegangen? Aber ihr habt noch eine Chance, ihr könnt noch in den Wald gehen und ganz laut rufen: Kulturmarxismus! Genau. Damit euch vergeht. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüss.